Und hier beginnt Niemandsland. Freitag, 3. Juli 2010. 40 Grad in unserem Studio. Wenn ich dich sehe, dann werde ich froh, ob dich das kümmert oder nicht, das ist mal so. Wenn ich dich sehe, dann werde ich wach und schon dein feines, kleines Lächeln macht mich schwach und ach, ich weiß nicht, ob du das kapierst. Das wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Das wird ganz schlimm für mich, wenn du mich mal verlierst. Wenn ich dich dann hab ich Mut, dann kann ich ganz kaputt sein, dann wird alles gut. Wenn du mich küsst, ganz nebenbei, dann dreh ich auf und sag dem grauen Tag bye bye. Heute auch wieder hier im Studio unsere junge Freundin Nasila. Hallo, wie geht's denn? Moment. Moment. Werner. Die Wunder der Technik. Die Wunder der Technik. Hört Nasila. Man mich? Hörst du mich? Ich höre mich. Wir hören uns. Ja, wir haben ja ein kleines technisches Problem. Nasilas Mikro geht nicht. Das werden wir gleich beheben. Und dann geht's weiter. Erstmal die Themen. Die Themen heute auf dem Niemandsland-Programm. Da haben wir Fußbälle, die genäht werden von fleißigen Händen und die erbärmlich bezahlt werden. Dazu gibt es Informationen. Dann haben wir Informationen zum Thema Streubomben und die Deutsche Bank. Finanziert die Deutsche Bank Streubomben? Ja oder nein? Wir haben ein paar Informationen. Dann natürlich Katastrophenblock mit Katastrophen. Und natürlich ein sehr interessantes Musikprogramm. Werner, was hast du dabei heute? Ich würde gern ein bisschen über Toronto sprechen, über den G8 und G20-Gipfel. Und über Fußball will ich ja eigentlich nicht sprechen, aber ob man es will oder nicht, man kann's nicht drückt vermeiden. Immer man wieder durch. Dann ja, dieses Metaphysische, es hatte ja was Metaphysisches, das Spiel gegen England, das müssen wir nachher mal kurz erwähnen. Zumindest kurz erwähnen. Wir wollen nicht lange drauf rumreiten, aber doch, es muss raus. Die Bild-Zeitung hat ja gesagt, jetzt wisst ihr, wie wir uns 44 Jahre lang gefühlt haben, Engländer. Und weiß nicht warum. Wir werden da gleich drüber sprechen. Das ist Unsinn, aber damit füllen sie mittlerweile ganze Zeitungen und damit füllen sie jede Menge Fußballberichte und die Leute stürzen sich drauf. So sieht's aus. Statt über wichtige Dinge zu sprechen. Aber, es ist ja nicht nur so, dass die Bild-Zeitung nur über Fußball spricht. Gestern hat sie zum Beispiel als Schlagzeile die Frage aufgeworfen, werden wir bald alle 140 Jahre alt? Na, da guckt natürlich jeder hin. Vom Kefir essen oder was? Ja, nee, weil offenbar die Russen bei Mäusen mit Gletscherbakterien experimentiert haben und dort erreicht haben, dass sich die Lebensdauer von Mäusen fast verdoppelt, wenn man das irgendwie anwendet. Aber gut. Kurios. Gut, wir werden jetzt erstmal Nasilas Mikro einstellen bzw. reparieren. Solange lasse ich euch mit einem Lied, das habe ich entdeckt in der Goethe-Mediathek. Jawohl, warum soll ich das nicht sagen? Ein bisschen Werbung machen für die hiesige Mediathek des Goethe-Instituts. Das Lied ist von einer Sängerin, die war uns bisher sehr unbekannt hier im Niemandsland, Christine Klaas. Die hat eine sehr schöne Jazz-Stimme, die macht so eine Art Folk-Jazz-Folk-Rock. Und das Lied heißt Unschuldig und ich denke, es passt zu diesem warmen, schönen Sommernachmittag hier im Zentrum von Barcelona. 38 Grad an der Plaza Real. Ja, ja, Nasila, ich glaube, jetzt haben wir dich hier auf dem Mikro, oder? Ja, jetzt bin ich dabei. Du hörst dich auch selber, ne? Ja, ich kann mich hören. Fantastisch. Ich grüße euch alle endlich mal nach 4 Wochen. War ja sehr lange nicht hier. Ja, es gab hier Proteste, Fans haben angerufen und haben sich beschwert, dass du nicht mehr zu hören bist. Wo ist die Alte? Wo warst du denn? Ich war unterwegs, ich war in Portugal, ich hatte Besuch auch dann hier, dann war ich nochmal in Tarragona für 1 Woche, also ich war viel unterwegs und dann noch ganz viel mit dem Auto, als mein Vater dann hier war noch, also ja. Was hast du uns mitgebracht an Themen? Also, was ich euch mitgebracht habe, und ich hoffe mal, ihr habt es noch, ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ihr dieses Thema auch schon mal durchgenommen habt. Ich wollte mal das Nationalgefühl mal ein bisschen in Frage stellen. Fußball und dann bezogen auf den Nationalstolz, das Nationalgefühl. Ich habe da so einen schönen Artikel, vielleicht kann ich da was rauslesen. Und dann kann man ja mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie darüber reden können. Ich weiß es nicht, hängt auch von euch ab, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt. Oh, wir haben viel schon darüber gesprochen. Ist eine dankbare Debatte. Oh, okay. Da hat jeder so seine Meinung schon gesagt. Und ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ich würde sagen, darüber zu sprechen ist eigentlich sogar fast schon ein Muss. Okay. Weil jetzt, je näher sich das Ganze jetzt der Endrunde nähert, wir sind ja schon im Viertelfinale, Halbfinale, umso hysterischer werden die Leute ja. Und umso persönlicher nehmen die Leute ja bestimmte Sachen. Ich denke mal hier an das Thema, wir sind die Größten und reißen dann das Maul auf. Und das ist auch eine nicht sehr schöne Entwicklung. Ne? Das wissen wir ja, was dann passiert, ne? wenn ein Tor fällt für Deutschland oder für Spanien oder für Brasilien oder wer auch immer. Mhm. Werner, deine Themen heute, hattest du schon gesagt, der G9-Gipfel. Das ist natürlich ein Thema, das im Schatten steht, dieser ganzen Fußballhysterie. Wer spricht im Moment von G9? Die Leute sprechen alle von Messi. Augenblick, ich muss dir deinen. Ja? Nicht viel damit zu tun. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen, dass Toronto der G8 und der G20-Gipfel ein voller Erfolg war. Warum? Die Bar- und die Restaurantbesitzer sind total zufrieden. Die Lokale um das Kongresszentrum herum, die waren immer voll. Zwar nicht mit den ganz Großen unserer Global Leaders und ihren Ehefrauen, sondern sagen wir die zweite oder dritte Führungsebene war da. Die Lokale waren immer rammelvoll von höheren Beamten, unter Staatssekretären und so weiter. Und die haben da fröhlich konsumiert und Fußball geguckt. Ne? Also so gesehen war Toronto doch ein Erfolg. Ein Erfolg für die einen, ein Desaster, eine Katastrophe für die anderen, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Für wen zum Beispiel die Fußball-WM in Südafrika kein Erfolg war, das waren die Prostituierten von Soweto. Die haben sich bitter beschwert. Da gab es letztens eine Reportage im Fernsehen. Die haben sich beschwert, dass die Kunden nicht kämen. Das heißt, die Leute haben natürlich bei der negativen AIDS-Propaganda, die Südafrika hat, haben die Leute natürlich auch Angst vor AIDS und meiden südafrikanische Prostituierte. Dann haben wir hier etwas Schönes gebastelt. Eine Freundin von mir war zu Besuch. Hören wir sie mal. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nuevas Land de Radio Contrabanda. Das war unsere Kunja Jerez von Rosa aus Jerez. Vielen Dank, Rosa. Das hast du sehr schön gemacht. Ich würde sagen, wenn ihr einverstanden seid, beginnen wir vielleicht mit dem Thema Fußbälle. Viele Fußbälle werden, wie man weiß, mit der Hand genäht. Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, wie man Fußbälle macht. Die WM ist noch nicht vorbei. Wir sind gerade mal im Viertelfinale. Jetzt spielt gerade Holland gegen Brasilien. Die haben um 16 Uhr angefangen. Es gibt nur noch 2 Spiele heute, 2 Spiele morgen. Die WM dauert also noch an, doch bereits jetzt gibt es eindeutige Verlierer des weltweiten Fußballfiebers. Das sind die Näherinnen von Billigfußbällen. Mehr als 90% der weltweit verkauften Bälle werden in Indien, Pakistan und China gefertigt. Die Näherinnen haben meist keinen Kündigungsschutz, verdienen weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn und müssen dafür ihre vorgeschriebenen Mindestlohn müssen dafür ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Schutzvorrichtungen an den schweren Stanzmaschinen oder Belüftungssysteme in Lackierräumen fehlt oft. Das berichtet die Organisation Südwind. Die Spieler der Nationalmannschaften kicken bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit dem angeblich rundesten Ball, der je gefertigt wurde, dem Jabulani, so heißt das Teil. Das Adidas-Produkt kostet regulär stolze 120 Euro und wird maschinell in China gefertigt. Das Gros der rund 40 Millionen Fußbälle, die während Weltmeisterschaften auf den Markt geworfen werden, sind jedoch keine Deluxe-Produkte, sondern No-Name-Fabrikate, die mühselig von Hand genäht und später lackiert werden. Zu Hungerlöhnen und unter miesen Arbeitsbedingungen, das ist wichtig, das betonen wir. Die meisten dieser Billigfußbälle werden in Indien, Pakistan und China gefertigt, wo Näherinnen die anstrengende Arbeit des Fußballnähens zumeist in Heimarbeit erledigen. Die Fabrikbesitzer statten die Frauen mit den benötigten Materialien aus und holen die fertigen Bälle dann bei ihnen ab. Früher kennt man das hier aus Europa, auch in Deutschland, hier in Spanien, das war die sogenannte Heimmanufakturarbeit. Die Frauen wurden also nach ihrem anstrengenden Arbeitstag abends nochmal in den zweiten Produktionsprozess eingespannt und haben dann Krawatten genäht oder Knöpfe angenäht oder irgendwas. Die Fabriken sparten sich Arbeitsverträge, die ließen das zu Hause von Hausfrauen fertigen, die das in ihrer Freizeit oder mit Nachtarbeit sogar gemacht haben. Das war ein großes Problem für viele Leute, die zu wenig Geld hatten. Die Frauen also, die kriegen diese Materialien und die Nähnadeln nach Hause geliefert. Etwa 4 Bälle schafft eine fleißige Arbeiterin am Tag. Bei Löhnen zwischen 5 und 30 Cent pro Stück reicht das noch nicht einmal zum Leben. Daher helfe nicht selten die ganze Familie bei der Arbeit, wie die österreichische Organisation Südwind berichtet, die Näherinnen in Nordindien besuchte und die Arbeitsbedingungen unter die Lupe nahm. Die Arbeiterinnen klagen über chronische Rückenschmerzen, fehlenden Kündigungsschutz und die niedrige Bezahlung, die sogar teilweise unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Auch in den Fabriken, in denen die Bälle später lackiert werden, ist die Situation nicht besser. Weil in den Lackierräumen oft Belüftungssysteme fehlen, atmen die Beschäftigten die giftigen Dämpfe ein und ruinieren ihre Gesundheit. Die Inder sind die Lacke gewohnt und wissen nicht, was sie einatmen. Das riechen nur Europäer und es schadet den Indern nicht, kommentierte ein Fabrikbesitzer die Zustände gegenüber Südwind. Ein Bericht von Herrn Kurt Stuckenberg, verlesen von mir, gefunden im Greenpeace-Magazin auf der Internetseite Greenpeace-Magazin von dieser Woche. Frauenfußball. Wir haben jetzt gesehen, welche Leute zu den Verliererinnen gehören. Das sind die fleißigen Näherinnen der Fußbälle, die Prostituierten von Soweto. Frauenfußball. Ja. Wie sieht's aus? Was gibt's da zu berichten? Vasila. Vielleicht sind ja Frauen auch Verlierer. Wenn die Frauen sich separat von den Männern ein Fußballteam aufbauen müssen und separat von den Männern eine Weltmeisterschaft führen müssen. Ja. Ist das denn nicht auch so, als hätte man verloren? Vielleicht. Vielleicht ist eine gute Frage. Gibt es gemischte Fußballmannschaften? Hast du als Mädchen zusammen mit Jungs Fußball gespielt, Nasila? Oder Handball? Ich habe überhaupt nie Sport betrieben, aber ich habe gehört zum Beispiel, dass in Spanien die sehr jungen Leute, Jungkinder auf jeden Fall noch zusammen Fußball spielen. Und das erst dann, so möglich, wenn man so 7 oder so ist, dann 7, 8, dann langsam beginnt, Geschlechter zu trennen. Das hat man mir am Wochenende erzählt. Mhm. Werner, wie war es bei dir als Jugendlicher? Hast du mit Mädchen Fußball gespielt oder überhaupt mit Mädchen gespielt? Niemals. Ich könnte ja schon, aber nicht Fußball. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass in dieser Zeit die Mädchen Fußball gespielt haben. Also noch nicht mal, was man heute Damenfußball nennt, gab es, glaube ich, damals gar nicht. Es gab bei uns im Dorf dann ein Mädchen, die war sehr sportlich und sehr schnell und die durfte dann mitspielen, weil die so gut war. Bei euch? Bei uns damals als Kinder im Dorf, ja. Das war ein Mädchen, die war super gut, die war schnell, die war gut am Ball und die hatte dann eben praktisch ihren Platz auch unter den Jungs. So fängt's an und dann am Ende wollen die Frauen die gleichen Rechte haben. Dann wird's wieder rausgeschmissen. Ich habe hier gerade von einem Freund gehört, dass er in Deutschland in einem Fußballteam spielt. Also es ist ein Studentenfußballteam und da haben sich zwei Brasilianerinnen mit eingeschrieben. Das heißt, es spielen irgendwie, ich weiß nicht, es gibt hier 11 Fußballspieler, also 9 Männer und 2 Frauen. Und die eine von den beiden Brasilianerinnen soll sehr, sehr gut spielen und auch sehr aggressiv sein, was die Männer halt irgendwie überhaupt nicht verstehen konnten und was sie auch überhaupt nicht erwartet hatten. Und anfänglich wurde sie halt sehr so mit Samthandschuhen so behandelt, angepackt. So hat sie mal so machen lassen. Und dann haben irgendwann die Männer gemerkt, das geht ja nicht, wenn wir nichts machen, wenn wir nicht eingreifen, dann schießt sie ein Tor nach dem anderen. Und seitdem sind die halt auch schon ein bisschen härter. Mein Freund meinte zwar, dass sie noch immer nicht so mit ihr umgehen, wie sie mit anderen Fußballspielern, also Männern, umgehen, aber sie wagen sich schon ein bisschen härter ranzugehen und es soll wirken. Und sie soll wirklich eine gute Gegnerin sein. Finde ich gut. Natürlich. Übrigens, 2011 wird die Frauenfußball-WM in Deutschland sein. Da werden also die besten Kickerinnen weltweit sich treffen und auch ihre Weltmeisterin ausspielen. Und mal gucken. Die drei großen Favoriten sind da ja immer eigentlich die US-Amerikanerinnen, die Deutschen und die Brasilianerinnen sind auch nicht schlecht. Auf dem aufsteigenden Ast sind auch asiatische Mannschaften und skandinavische Mannschaften sind auch sehr gut im Rennen. Aber wie gesagt, das wird sich nächstes Jahr zeigen. Inside letzten Wochen ab und zu das Thema Fußball und Nationalismus angeschlagen und versucht auch das Thema einigermaßen zu umreißen, darauf hinzuweisen, welche Zusammenhänge bestehen zwischen Nationalmannschaften, Fußballweltmeisterschaften, Nation, Fußball, Business, Geschäft. Wir hatten da zwei Thesen aufgestellt hier im Programm von Niemandsland. Wir hatten versucht, verschiedene Aspekte dieses Phänomens zumindest zu umreißen. Man kann das nie alles ausleuchten und ganz in den Griff kriegen. Es ging darum, ob Fußball dem Nationalismus nützt oder nicht. Wie interpretiert der Fan eigentlich den Nationalismus? Ich persönlich denke, dass der Fußballfan sich aus dem Nationalismus das rauspickt, was ihm passt. Wenn seine Mannschaft verliert, dann fühlt er sich natürlich schlecht. Das ist ein zweischneidiges Schwert, der Nationalismus. Man hat die Reaktion der englischen Fans gesehen, aber auch von anderen Nationen, der Franzosen. Wenn ihr glorreiches Team, ihr Nationalteam verliert, dann wollen sie nichts mehr mit dem ganzen Zirkus zu tun haben, beschimpfen die Spieler und identifizieren sich einfach nicht mit den Verlierern. Niemand will sich mit Verlierern identifizieren. Das ist der oberflächliche, hochgepeitschte Fußballnationalismus, den wir kennen. Gewinnen sie aber, dann ist die Freude groß, alles tanzt vor irgendwelchen Brunnen, schwenkt Fahnen, schreit und fühlt sich toll, nimmt teil an dem Glanz des Sieges, man will Sieger sein, man ist Siegertyp, Siegerfigur, man freut sich einfach. Da war die Frage, wie viel Nationalismus ist das oder wie wenig und wie viel Party ist das? Ist das mehr Party oder ist das mehr Nationalismus? Da sind hier die Meinungen sogar ein bisschen auseinandergegangen. Werner hat das doch sehr eindeutig alles verdammt als Nationalismus. Meine Idee war da ein bisschen vielleicht verhaltener. Ich habe gesagt, das ist für die Leute erstmal Party. Das war in Deutschland eine Leistung, sich von dem, sagen wir mal, von dem Schuldnationalismus abzukoppeln nach 1945 und in diesen Party-Hurra-Nationalismus sich reinzufeiern, eben über den Fußball. Das haben wir versucht auch ein bisschen zu zeigen, besonders letzte Woche und vor zwei Wochen hier im Niemandsland mit unseren Sondersendungen über Fußball. Nasila, was gibt es noch zu sagen zum Thema Fußball und Nation, Nationalismus, Nationalgefühl? Ja, ich habe jetzt die letzten Tage viel, also die letzten Tage gestern und heute einiges gelesen und ich, das ist ein bisschen schwierig, ja, weil es auch verschiedene Meinungen gibt. Aber ich habe einen guten Text gefunden. Ich fand den eigentlich relativ gut. Der stammt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben eigentlich relativ gute Sachen. Ich könnte ja mal sowas rauslesen. Bitte. Ist wirklich interessant. Ups. Ja. Vorsicht. Fußball und die nationale Identität, lautet der Text. Und es läuft folgendermaßen ab. Der Fußball wirkt bedeutungsvoll in den Alltag seiner Anhänger hinein und verankert sich durch Kommunikation im Bewusstsein. Er wird zum Gegenstand einer Generation übergreifenden kollektiven Erinnerung. Diese setzt die Annahme von Identität voraus. Der Gegner trägt zunächst einmal andere Trikots und andere Farben. Das gilt für den Spieler auf dem Platz wie für den partizipierenden Zuschauer auf den Rängen des Stadions. In diesem wird die symbolische Konfrontation fortgesetzt. Die gegnerischen Fanblöcke stehen sich traditionell vis-à-vis gegenüber. Dort können gesellschaftliche Tabus gebrochen und kollektive Gefühle expressiv ausgelebt werden. Zudem ist es einer jener selten gewordenen Orte, an denen dann nicht nur untereilt in Kreise und Vierecke, sondern auch unterschiedliche Tribünen, eine Gesellschaft sich eine genaue Vorstellung ihrer selbst machen kann. Das Spiel erfordert kooperative Zusammenarbeit. In diese Obhut spendende Gemeinschaft kann nahezu jeder integriert werden. Die Identifikationsfiguren auf dem Rasen können darüber hinaus aus einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Spielcharakteren ausgewählt werden, in denen sich nahezu jedes Mitglied der Gesellschaft, ob Künstler, Geschäftsführer oder Arbeiter, wiedererkennen kann. Das Spiel selbst ist insofern Abbild der arbeitsteiligen Gesellschaft. Bei aller Betonung der kollektiven Leistung wird jedoch zugleich stets der individuellen Performance Raum und Bedeutung beigemessen. Grundsätzlich wird Fußball jedoch weniger als Verursacher, sondern vielmehr als Katalysator bzw. Verdichter bestehender Verhältnisse. Eine Mannschaft und ihr als charakteristisch empfundenes Spiel werden als Ausdruck einer spezifischen gemeinschaftlichen Existenz, die sich bereits außerhalb der Fußballwelt manifestiert hat und nicht als wirkliches Zeichen eines gemeinsamen Bewusstseins angesehen. Ob mittels der FC Barcelona die katalanische Eigenständigkeit mit Inbrunst demonstriert wird oder die Anhänger von Celtic Geslau eine selbstbewusste katholische Irnischness bekunden, mithilfe des Fußballs werden seit Jahrzehnten zahlreiche vorhandene und vorgestellte Gemeinschaftszugehörigkeiten im Raum ausgedrückt und bestätigt. Die vorgestellte Gemeinschaft von Millionen scheint sich zu verwirklichen als eine Mannschaft aus 11 Spielern, die alle einen Namen tragen. Der Einzelne, und wenn er nur die Spieler anfeuert, wird selbst zu einem Symbol der Nation. Des Weiteren stellt der Sport augenscheinlich auch für staatliche Autoritäten seit langem ein kostengünstiges und wirksames Mittel dar, um nationale Gefühle zu bestärken und über die Identifikation mit einer Mannschaft innerstaatlichen zentrifugalen Kräften entgegenzuwirken. So dient er auch insbesondere in Deutschland seit langem zur Schaffung nationaler Reputation und Repräsentation von nach außen wie von innen. Um ein Fußballspiel als interessant oder gar packend zu empfinden, bedarf es letztlich immer einer, im geringsten Fall auch Sympathieungleichheit beruhenden Parteinahme. Ja, rigorose Neutralität ist kaum denkbar. Tja, da waren sie wieder. Deutschland ist der geilste Club der Welt. Das war die größte Kulturleistung der deutschen Fußballfans, würde ich sagen, der letzten 50 Jahre. Das Land wird als Club bezeichnet und das saloppe Wort geil wird eingeführt und das Ganze wird so praktisch uminterpretiert. Ein Land wird in einen Club, ein Land wird zum Club, die Nation wird zum Club und das Land ist geil. Wir hatten uns darüber unterhalten, Werner, zum Teil auch ein bisschen konträr diskutiert. Wie gesagt, für mich ist das eine Kulturleistung, sowas hinzukriegen. Das Lied ist für mich sehr symbolisch für das, was im Moment in Deutschland passiert mit dem Fußballnationalismus. Der ist locker, der ist, sagen wir mal, gut drauf. Ne? Ja, ja. Besonders wenn sie gewinnen, wenn sie verlieren, will natürlich keiner was mit ihnen zu tun haben. Vielleicht ist es gerade deshalb umso gefährlicher, nicht mehr dieser Hauruck-Nationalismus. Das kommt jetzt alles schleichender und lockerer und partymäßiger daher, aber im Grunde steckt die gleiche Sache dahinter. Also was sogar, will ich sagen, die Bundeszentrale für politische Bildung offenbar sagt, nationale Gefühle zu bestärken, ja, dieses Wir-Gefühl, ja, und das ist die gefährliche Sache dabei. Und es gibt aus Frankreich jetzt zum Beispiel diese Nachricht, dass irgendeine Firma, die normalerweise Schallplatten vertreibt und Bücher und solche Sachen, dass die jetzt Klopapier mit den französischen Nationalfarben produziert haben. Und daraufhin ist dann die Justizministerin in Frankreich eingeschritten und geht jetzt juristisch gegen diesen Verlag vor. Und also ich wäre dafür, dass man das in allen und jeden Ländern machen sollte, dass Klopapier nicht mehr weiß sein soll, sondern mit den jeweiligen Nationalfarben hergestellt werden sollte. Das würde ich eine gute Lösung finden. Das wäre dann so, als würde man die Nationalhymne furzen lassen. Ja. Das gibt's auch schon. Ah ja, stimmt. Norbert Hähnel hat das mal auf der Bühne gemacht. Er hat die Nationalhymne gefurzt. Und es war ein Trick. Es war eine Trickaufnahme, die wurde im Studio eingespielt. Die Fürze wurden so manipuliert, dass sie praktisch die Melodie der Nationalhymne darstellten und wurden dann per Playback. Er hat dann nur so getan, er hat die Hose runtergezogen, vors Mikro gehalten. Und hat dann natürlich nur so getan. Aber es war ein Riesenerfolg. Und auch da gab es eine Anzeige wegen Verunglimpfung nationaler Hoheitssymbole, so heißt das. Da gibt es in allen Verfassungen, in allen Strafrechts, Büchern in jedem Land gibt es diesen Passus, soweit ich mich nicht täusche. Das heißt, Verunglimpfung hoheitlicher Symbole steht in jedem Land unter Strafe. Das heißt, wenn du hier eine spanische oder katalanische Fahne nimmst und spuckst oder trittst oder pinkelst drauf, dann kannst du bestraft werden. Worüber ich mir Gedanken gemacht habe jetzt die letzten Tage, weil ich wusste überhaupt gar nicht, wie es jetzt in Deutschland aussieht. Ich habe das durch Freunde mitbekommen, die mich hier besucht haben und die meinten so, Nasi, warum gibt es ja eigentlich überhaupt nirgendwo spanische Farben? War dann ganz einfach zu erklären, wir befinden uns in Katalonien und hier gibt es keine spanische Farben, keine spanischen Fahnen. Aber der hat mir dann erzählt, dass es in Deutschland halt unheimlich viel Trubel gibt. So. Es hat unheimlich viele Leute auf der Straße, an den Autos, überall hängen fahren. Und ich konnte das halt irgendwie überhaupt gar nicht verstehen. Hat mir dann nur gedacht, okay, das erinnert mich gerade an die WM. Nee, die EM hatten wir, glaube ich, in Deutschland das letzte Mal. Oder war das auch eine WM? Ich weiß nicht. 2006 war die WM in Deutschland. Genau, ja, das. Und 2008 war die EM in Österreich und der Schweiz. Ah, okay. Und da war das ja auch so, da hatte man ja auch Kampagnen ein oder zwei Jahre vor der WM gestartet, um dieses Nationalgefühl so ein bisschen zu wecken in den Menschen. Und es hatte ja dann auch geklappt, weil wenn eine WM in einem Land stattfindet, dann ist es natürlich klar, dass man oder offensichtlich, dass man sich dann auch natürlich mit einbringen will. Und das hat echt gut geklappt. Und damals dachte ich mir so, okay, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass die jetzt so nationalistisch oder mit hier mit den Fahnen schwenken, weil das eben eine WM ist, die in Deutschland stattfindet. Und dass es diesmal wieder so ist, fand ich halt eigenartig, weil, wie du gerade meintest, es ist so. Die restlichen vier Jahre über wird darüber gesprochen, dass Deutschland oder die Menschen in Deutschland ein Nationalproblem mit ihrer Identität haben und ein eher schwaches Nationalgefühl haben. Und es wird irgendwie darüber philosophiert, was denn die Ursache dafür sei, wie man dagegen ankämpfen können und hier und da. Und sobald eine WM da ist, tritt genau das Gegenteil hervor. Ja? Die Leute schwängen dann rum und auf einmal haben sie gar kein Problem mit ihrer Identität oder ihrer Nationalität. Und das macht mir so ein bisschen Angst, weil ich als Ausländerin ja schon hin und wieder mich mit so vielleicht etwas, naja, rassistisch nicht, aber doch nationalistisch angehauchten Leuten auseinandersetzen möchte. Jetzt hat ja vor ein paar Tagen die deutsche Mannschaft gegen die Engländer gewonnen. Mhm. Ne? Und also mir macht es zum Beispiel schon Angst, wenn dann irgendwelche Leute, die ich auch kenne, wenn die da sagen, hey, wir haben gewonnen. Also mir würde sowas nie über die Lippen kommen, zu sagen, wir haben gewonnen. Ich habe ja nicht gespielt, also wie kann ich dann sagen, wir? Ne? Ich würde höchstens sagen, die Deutschen haben gewonnen oder die deutsche Nationalmannschaft hat gewonnen, aber wir haben gewonnen, zu sagen, da fängt die Kacke eben schon an. Ja? Werner, darf ich dich kurz unterbrechen? Die Spanier haben da die ideale Lösung. Wenn ihre Mannschaft gewinnt, sagen sie, wir haben gewonnen. Wenn die Mannschaft verliert, sagen sie, die haben verloren. Ja, ja. Nee, ich wollte nur sagen, auch was bei dem, was du vorher da zitiert hast von der Bundeszentrale für politische Bildung. Also am Ende sagen sie ja ganz klar, Stärkung der nationalen Gefühle. Und am Anfang wird es noch anders formuliert, da heißt es, die Gesellschaft soll sich eine Vorstellung ihrer selbst machen. Das ist ja durch Fußball, also in diesem Fall, also das ist ein hanebüchener Unsinn, schon deshalb, weil jeder von uns hat schon eine konkrete Vorstellung von dieser Gesellschaft, aber die Gesellschaft, wer ist das denn, soll sich da eine Vorstellung von sich selber machen. Ne? Also was aber passiert, ist, dass durch diese Veranstaltung Fußball sich die Leute eine andere Vorstellung machen sollen von dieser Gesellschaft. Also wenn du seither zum Beispiel klar hattest, dass du Arbeiter bist und dass dein Chef dich in jedem Moment auf die Straße schmeißen kann oder dass die Politiker wieder die Gesetze verschlechtern oder Sozialmaßnahmen abbauen. Jetzt sollst du plötzlich durch den Fußball dieses Wir-Gefühl kriegen und jetzt ist dein Chef und die Politiker und du, ihr seid plötzlich das Gleiche. Wir alle sind wir. Ja? Und das ist die Gefahr, die ich dabei sehe. Das ist die Gefahr, Werner, und natürlich auch die große Lüge, die dieses ganze Spiel umgibt. Aber vielleicht auch das Spielerische an dem Ganzen. Ich glaube, die Leute sind so dumm auch nicht. Ich glaube sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich denke mir, ein richtiger Fan, die richtigen Fußballfans sind eigentlich die Fans, Nationalmannschaft ist die eine Sache, aber die Fans der ganz kleinen Vereine, die selber am Spielfeldrand stehen, sehen ihre Jungs spielen, ihre Söhne, ihre Freunde, ihre Nachbarn. Und die sind natürlich für ihren Verein in ihrem Dorf oder in ihrem Viertel, weil sie sich eben kennen und weil Fußball für sie ein soziales Netz ist, okay, das ihnen auch, sagen wir mal, sowas gibt wie Heimatgefühl in dieser feindlichen, von Zweck und kapitalistischen Interessen dominierten Welt. Bekommen sie durch diesen Kiezfußball oder diesen Dorffußball, bekommen sie alles das, was die anderen ihnen wegnehmen, beziehungsweise verkaufen und Geschäfte machen? Das ist richtig, das stimmt. Ne? Aber wir haben ja gesprochen nicht über die kleinen Mannschaften auf dem Dorf oder deinen Heimatverein, sondern diese Nationalscheiße, die Nationalmannschaft, das Nationaltüm, die Nationalfahnen. Ja? Diese Gefahr meine ich, sich damit zu identifizieren. Ja, und da gibt es, wie gesagt, da hatten wir zwei Positionen. Nasila, ich weiß nicht, ob du unsere letzten zwei Sendungen gehört hattest. Es geht eigentlich darum, dass man Folgendes sagen kann. Einerseits nationale Gefahr, über den Fußball bekommt man Leute für Interessen eingespannt, die nicht die ihren sind. Nämlich die Interessen der Nation, gelenkt von einer kleinen Clique, die nur an ihre eigenen Taschen denken und nicht an die Nation. Ich denke mir, die Manager der großen Fußballclubs, denen sind die einfachen Leute, die kleinen Fans, die da auf die Straße laufen, sind denen Schnurzpiepe. Im Gegenteil, das sind für die nur Material, das sie ausbeuten können, denen sie überteuerte Plastik-T-Shirts verkaufen mit den Nationalfarben drauf. Das ist alles klar, diese Sache ist geschenkt. Aber ich denke mir, es gibt noch was anderes, das wir vielleicht trotzdem irgendwie auch erwähnen und als was Gutes, und ich versuche das hier auch hochzuhalten, als was Positives, eben zu sagen, solange es Länder und Nationen gibt, wird es diesen Blödsinn geben. Den können wir so nicht abschaffen. Solange das da ist, hat Fußball für mich zum großen Teil eine sehr nützliche Wirkung, weil Fußball eben diese nationalen, dumpfen Gefühle in eine Richtung lenkt, wo sie weniger oder nicht so gefährlich sind, einmal. Und wo die Leute, die ein bisschen was im Kopf haben, sich 2 und 2 ausrechnen können und wissen, das ist irgendwo nur ein Spiel und eine Symbolhandlung. Nachher wird gefeiert und nachher ist es vorbei. Und das ist eigentlich was ich insgesamt in der heutigen Lage, alles in Rechnung stellend, was wir sonst über den Nationalismus sagen können, was ich für positiv halte. Mhm. Ja, kann ich dir auf jeden Fall, ja, vielleicht stimme ich dir sogar zu, weiß ich gar nicht. Was so mein Hauptproblem ist eher, ja, dass die WM dazu genutzt wird, eben nur mal seinen, weiß ich nicht, vielleicht tief sitzenden Nationalismus hervorzuheben. Und wenn das der Fall ist, dann erschrecke ich mich vielleicht gerade besonders als Ausländer, weil ich betrachte das aus meiner Perspektive, erschrecke ich mich ein bisschen davor und denke mir, ist dieser Mensch, der sonst an der Arbeit gegen mir gegenüber sitzt und sonst irgendwie behauptet, gar kein Nationalgefühl zu haben und bla bla bla, ist der vielleicht doch ein Nationalist so und vielleicht doch jemand, der sich gegen mich richten würde, wenn es drauf ankommen würde? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ich hatte zum Beispiel einmal einen Fall, da wurde ein Freund von mir, der hat einen kleinen Bruder, der hat einen guten Viertel, der hat in Hamburg gelebt und hin und wieder kamen halt so Ausländergruppen in dieses Viertel und haben halt jungen Leuten das Handy zum Beispiel geklaut oder das Portemonnaie aus der Tasche gezogen. War halt bekannt dafür, dass hin und wieder sowas passiert in dem Viertel. Und diesem kleinen Bruder geschah eben genau das Gleiche. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, so, ob es ihm gut geht, weil er hat irgendwie dafür noch, der hat noch irgendwie auf den Kopf gekriegt und so, habe ich gefragt, ja, wie geht's dir? Hast du alles gut überstanden hier und da? Meint er so, ja, ist alles okay und hat sich ein bisschen rumgeflucht. Und dann meint er so, ah, weißt du was, mir ist das sowieso alles scheißegal, weil irgendwann werde ich mein Abi machen, dann werde ich studieren, dann werde ich ein Büro eröffnen oder so, ich werde auf jeden Fall ein geiler Hengst sein und dann werde ich, mir eine Türkin einstellen, die für mich sauber macht. Weißt du? Mein Gesicht, ja. Und dann dachte ich mir so, wow, das tut mir irgendwie weh, ja. So. Also Rache nehmen an einer einzelnen Frau für irgendeine Demütigung, eine scheinbare, die er erlitten hat. Das ja, ist ja schwach. Ja. Aber es ist doch versteckter Nationalismus, meiner Meinung nach. Und Da ist noch mehr, also nur Nationalismus. Das ist Rassismus, eigentlich schon ja. Rassismus. Das geht ja. Und das Schlimme, wenn der denkt, er auch frauenfeindlich, wird ein toller Hengst werden, wahrscheinlich Immobilienmakler oder Hedgefondsmanager oder sowas. Das Schlimme ist, die Leute, die schaffen das, weil die haben zwar bestimmte Qualitäten, die wir sympathisch finden würden, nicht, aber das wird gar nicht gefragt, diese Qualitäten, wenn man toller Hengst werden will. Ne? Also möglicherweise hat er gute Chancen, das zu erreichen. Ne? Ja. Wie Bertolt Brecht gesagt hat, wenn mir ein Kind geboren wird, dann wünsche ich ihm mir dumm, denkfaul, dann hat er bestimmt Chancen, einen Ministerposten zu bekommen in der Regierung. Ist leider was dran, dass die Dümmsten oder die Brutalsten, die Rücksichtslosesten, die Egoistischsten, die werden natürlich gefördert, auch in einer Gesellschaft wie dieser, wo wirklich Dummheit, dreiste Rücksichtslosigkeit sehr oft belohnt wird. Das ist ein großes Problem. Das sind die Winner-Typen. Die Win-Winner-Typen. Es gibt natürlich auch, Nasila, wenn ich das erwähnen darf, das umgekehrte Beispiel. Es gibt im Moment in Deutschland ein Phänomen, wo Türken, Araber sowieso, mit Deutschlandfahnen auf die Straßen rennen. Das aus verschiedenen Gründen. Einmal irgendeine traditionelle Deutschfreundlichkeit, die man auch, die auch manchmal ein bisschen unangenehm riecht, besonders zwischen Arabern und Deutschen. Es geht ja gegen den gemeinsamen Feind, die Juden, ne? Das hat mir mal ein Araber gesagt. Der hat mir mal gesagt, ich bin Araber, du bist Deutscher, wir wissen, wen wir zum Feind haben. Meine ich, wen denn? Die Juden. Da habe ich gedacht, oh nein, bitte. Nee. Das ist die eine Sache. Aber andererseits, es spielen natürlich auch Jugendliche mit Migrationshintergrund, wie das heute so schön heißt, in der deutschen Nationalmannschaft. Vor 4 Jahren waren es noch 2. Diesmal sind es schon 10, ich glaube, es sind insgesamt 10 Spieler, wo ein Elternteil nicht deutsch ist, mindestens. Gut. Und Özil, weiß man natürlich, der ist türkischstämmig, die rufen schon, der Manager wird schon bestürmt von Real Madrid und FC Barca und Inter Mailand. Die türkischen Jugendlichen identifizieren sich natürlich mit ihm. Er trägt das deutsche Nationaltrikot und die rennen mit Deutschlandfahnen auf die Straße und freuen sich, wenn ihr Özil da gut auftritt. Es hat natürlich auch diesen Effekt, dass das für Deutschland sehr bequem ist, einen ausländischen Jugendlichen praktisch im Mittelfeld zu haben, und die Jugendlichen identifizieren sich dadurch mit Deutschland. Das ist billig, kostet fast gar nichts und hat eben den Effekt, die sind zufrieden mit dem Land, in dem sie leben. Bei allem Blödsinn, der ihnen da widerfährt. Dann haben wir ja jetzt doch noch einen positiven Aspekt gefunden bei der Geschichte. Also das finde ich tatsächlich auch positiv, ja, diese Geschichte, dass solche Leute da jetzt auch in der Nationalmannschaft sind, wie Khedira oder Kakao oder dieser Özil und so, oder Mario Gomez, die also mindestens ein Elternteil haben, der nicht deutsch ist. Das ist eigentlich schon eine sympathische Geschichte. Weiter so. Vielleicht haben wir irgendwann mal eine deutsche Nationalmannschaft mit überhaupt keinem blonden Schnellinger oder Bernhard Schuster. Das hatten ja die Franzosen. Die hatten ja nur schwarze und braune Menschen in ihrem Team. Und das war dann natürlich die meistgehassteste Truppe wahrscheinlich auf der ganzen Welt von ihren eigenen Leuten. Echt? Ja, die Franzosen selber. Solange sie gewonnen haben, nicht? Sagen wir so, solange sie gewonnen haben, hat man da irgendwas draus gemacht. Ne? Man hat da natürlich auch diesen Effekt, diesen Integrationseffekt genutzt. Das war ja noch Ende der 90er, ich glaube 98, als Frankreich zum ersten Mal Weltmeister wurde. Aber dann war auch schon Schluss. Danach ging es ja fast nur noch bergab. Die wurden noch einmal Europameister, aber dann gab es ja nur noch Zank und Hekak. Eine Rivalität, und es geht wirklich um historische Rivalitäten zwischen Ländern, Nationen, England, Deutschland. Da hören wir uns vielleicht erstmal eine kleine Reportage an zum Spiel England, Deutschland. Und dann sprechen wir kurz darüber, wenn ihr einverstanden seid. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zum Blumentopf-Vorbericht zur Achtelfinalbegegnung. Deutschland gegen England. Jetzt gibt's Fußballgeschichte, also spitzt dein Stift. Es ist nicht Sauerkraut mit Würstchen gegen Fisch und Chips. Mann, es ist nicht Derrick gegen 007. Es ist Deutschland, England. Es ist Fußballspielen. Es sind Dramen und Tragödien. Bedeutende Matches. 1966. Bis heute im Gedächtnis. Und auch wer 70 nicht dabei war, hat es immer noch im Hinterkopf. 0-2 im Rückstand und unser Team gewinnt dann. Und wenn ein englischer Spieler einen Elfmeter schießt, können wir denken, er spielt Kreisklasse. Statt Premier League. Denn sie sind traumatisiert, weil es dauernd passiert, dass sie vom Elfmeterpunkt direkt nach Hause marschieren. Und wird sich 2010 daran irgendetwas ändern? England ist und bleibt England. Sie sind das Mutterland des Fußballs. Die beste Liga mit den stärksten Spielern, aber schlechten Keepern. Wir haben den Kaiser, die Queen und drei Löwen auf der Brust. Wir haben drei Sterne auf der Brust und den Löwen mit dem Bus. Wir haben Gerard, sie haben Lampard, sie haben Terry, sie haben Rooney und den einen Italiener, Arrivederci, Scusi. Sonntagnachmittag, 16 Uhr, England gegen Deutschland. Wer setzt sich durch? Wir wollen Tore, wir wollen Dribblings und eine faire Partie. Es gibt doch nichts Schöneres, also jetzt oder nie. 1, 2, 3, 4, wollen den Titel Nummer 4. 3, 2, 1, komm schon, haut die Pille rein. 1, 2, 3, 4, wollen den Titel Nummer 4. 3, 2, 1, mach den Traum zur Wirklichkeit. Okay, das war unser Vorbericht. Und jetzt heißt Daumen drücken und die Engländer nach Hause schicken. Ja, das war die Gruppe Blumentopf mit ihrer Rap-Reportage. Die Rap-Gruppe Blumentopf hat seit ungefähr 4,5 Jahren die drollige Unart, jedes Fußballspiel der Nationalelf mit einem Rap zu kommentieren. Das war gerade der Rap Deutschland-England, Blumentopf-Rap. Gucken wir mal, was es noch gibt von Blumentopf. Vielleicht einen hören wir uns noch an. Mal hören. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zum Blumentopf-Vorbericht. Das ist der Vorbericht, den wollen wir nicht. Wir wollen jetzt das Spiel selber. Ich gucke mal gerade, ob ich es finde. Blumentopf. Momento. Hallo Leute, hier ist wieder Blumentopf mit der Heimreise von England und zwar in der ersten Klasse. We are very amused. Thank you. Was für ein fantastischer Klassiker. Was für ein Spiel. Was für ein spannendes Drehbuch. Was eine Dramaturgie. Was für eine Hammerpartie. Was für eine Klasse im Team. Da wird ja fast schon brasilianisch mit der Hacke gespielt. Und der Neuer mit dem Abschlag, das macht richtig Spaß. Hey Beckham, guck mal da, so geht Kick and Rush. Klose setzt sich gegen Absen durch. Der Miro macht's. Alter, guck mal die Slow Motion, was eine Willenskraft. Und dann Klose auf Müller. Wie toll die heute spielen. Und der hat die Übersicht, dass er noch voll die bedient. Hey Mann, den trifft er doch nicht. Da ist der Winkel zu spitz. Doch unser Zehner zeigt uns, was für ein guter Linksfuß er ist. Und jetzt komm schon, mach den Sack zu und haut noch einen rein. Ey neuer Mann, was machst du? Nur noch 2-1. Jetzt bloß aufpassen, dass das Spiel nicht kippt. Achtung Lampard, Wembley. Das gibt's doch nicht. Ey, der Ball ist drin. Englische Bank ist am Jubeln. Doch der Schiri ist blind. Oh, was für ein Dusel. Die Löwen sind am Beißen und die Adler am Wackeln. Und dann Freistoß, Lampard. Nochmal an die Latte. Verdammt, eigentlich sind wir doch die bessere Elf. Und jetzt zittern wir, dass bloß der Ausgleichstreffer nicht fällt. Doch zum Glück haben wir einen Friedrich, der die Nerven behält. Und bevor England noch einen schießt, macht doch besser eins selbst. Und dann die Möglichkeit zum Kontern, da ist Platz nach vorn. Müller eiskalt ins kurze Eck, der macht das Tor. Und Özil legt den Turbo ein. Überholt und tunnelt ein. Müller mit dem 4-1. So schön kann der Fußball sein. 4-1, so hoch hat England selten verloren. Meine Weltmeisterschaft noch nie, stell dir das vor. Gegen eine deutsche Mannschaft in Weltklasse vor. Bei solchen Begegnungen werden Helden geboren. 1, 2, 3, 4. Wollen den Titel Nummer 4. 3, 2. Ich weiß nicht, ob ihr die Reportage verfolgt habt. Die Gruppe Blumentopf, die haben das natürlich ganz lustig da verreppt. Mit einer Dosis Humor natürlich auch. Blumentopf, der WM Deutschland versus England. Die Reportage. R-A-P-Otage geschrieben. Ich weiß nicht, Werner, ob du das Spiel gesehen hast. Die zweite Halbzeit habe ich gesehen. Und ich habe natürlich gehofft, dass Deutschland verliert. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn England auch verloren hätte, wenn beide verloren hätten, aber das geht ja nicht. Aber im Zweifel entscheide ich mich eben, weil ich zufällig Deutscher bin, gegen Deutschland hauptsächlich. Und ich finde, das sollte eigentlich jeder vernünftig. Jeder anständige Deutsche sollte sich gegen Deutschland nicht nur entscheiden. Nein, jeder Deutsche, sondern jeder Franzose, jeder Spanier, jeder Engländer, jeder sollte gegen die Nationalmannschaft seines eigenen Landes sein. Das würde ich toll finden, das würde ich konsequent finden. Nasila, wie findest du das, was Werner da sagt? Das Ding ist, dass ich das auch habe ein bisschen und ich dachte irgendwie, ich hätte vielleicht ein psychisches Problem. So. Nee, ich habe diese Haltung gerade deshalb, damit ich keine psychischen Probleme habe. Ich freue mich gerade, dass es auch so ist bei dir, weil das deutet darauf hin, entweder haben wir beide ein psychisches Problem oder... Nee, ich hatte das auch jahrelang. Ich hatte das auch jahrelang, ja, besonders in den 70er Jahren. So Ende der 70er bis weit in die 80er hinein hatte ich dasselbe Problem. Ich habe mich dann... Ja, ja, wir haben uns auch gefreut in Kreuzberg. Nun bist du reifer geworden. Nö, das sage ich nicht. Das hat nichts mit Reife zu tun. Ich denke einfach anders. In meinem Kopf ticken ein paar Sachen anders. Reifer, keine Ahnung, wie man das nennen will. Ich denke einfach, ich sehe das entspannter, ich sehe das gelassener. Ich sehe diese, ich habe nicht mehr diesen Deutsch-Hass, sondern ich sehe das ziemlich entspannt. Ich habe auch keinen Deutsch-Hass, da hast du mich falsch verstanden. Ich habe einen Hass gegen alles, was mit national anfängt. Ja, aber irgendwo berühren die beiden Sachen sich leider und das ist ein Problem. Ne? Man kann sie nicht so chemisch trennen, dass die eine Substanz ohne die andere lebt. Gut, was ich gelernt habe, ist, die Sache zumindest für mich persönlich nicht so ernst zu nehmen. Und das ist, glaube ich, das, wo ich einfach die Fußballspiele genieße. Und wie wir auch gesagt haben, du hast es auch gesagt in deiner Lesung aus der Bundeszentrale für politische Bildung, Nasila, dass Fußball von Parteinahme lebt. Es gibt nicht den neutralen Beobachter, es gibt den neutralen Fußballfan nicht. Jeder nimmt Partei. Du nimmst Partei für Barca, Barca, Real Madrid. Partei, Barca, Barca. Wenn dein Kaff spielst zu Hause oder wer auch immer, du nimmst Partei. Davon lebt der Fußball. Der Fußball lebt von der Parteinahme und da pickt sich jeder das raus, was er braucht. Soweit waren wir letzte Woche auch schon und ich denke, ich weiß nicht, wie es dir ginge, Nasila, wenn jetzt vor 8 Jahren war Iran mit bei der WM und hatte da auch das berühmte Spiel gegen die USA. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Iran, USA. Ich erinnere mich an Iran, Australien. Das war so die, wie war das noch? Da musste Iran gegen Australien spielen, gewinnen, damit der Iran überhaupt teilnehmen kann an der WM. Ja. Das habe ich gesehen. Weil das war die Ausscheidung. Ja. Ja, und das war die Ozeanien und Asien Ausscheidung. Aber hat denn der Iran dann damals gegen die USA gewonnen gehabt? Iran hatte damals gegen die USA gewonnen, ja. Mhm. Da war auch ein Spieler, der spielte in einer Bundesligamannschaft, ein iranischer Spieler. Ja, später wurde der dann, ja. Also später wurden ja, glaube ich, 2, 3 iranische Fußballspieler von Deutschland gekauft. Ja. Gut, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt Iran siehst, identifizierst du die Mannschaft dann mit dem Regime, dass du sagst, oh, wenn der Iran gewinnt, das wertet das Regime auf, oder denkst du einfach, boah, das sind Jungs aus meiner Heimat und denen gönne ich alles Gute. Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest. Ich weiß nicht, also wenn jetzt zum Beispiel aktuell der Iran mit dabei wäre, würde ich das ganz gut finden, vor allem wenn auch der Iran dann gewinnen würde, aber nicht, weil ich denke, wow, ich will, dass der Iran gewinnt, weil ich ein Nationalgefühl habe, sondern weil ich denke, wow, da haben die Leute endlich einen Grund, auf die Straße zu gehen, um zu feiern und dann wieder um in eine Revolution auszuarten. Das finde ich gut. Also du würdest dich freuen, du würdest sagen, dann feiern die Leute und freuen sich. Ja, die würden ja nicht auf die Straße gehen, also sie würden als Grund dann natürlich den Sieg nennen, würden auf die Straße gehen, aber aus dem Feiern dann vielleicht doch eine politische Bewegung machen. Das wäre also es würde dann, sich umschwenken. Wäre dann schwer zu kontrollieren, ne? Von Polizei und Militär und so. Leider schlagen solche Sachen aber leider immer ins Gegenteil um. Denkt an Argentinien unter der Militärdiktatur. Argentinien hatte die Fußball-Weltmeisterschaft 1978. Tausende Menschen waren verschwunden. Es herrschte die faschistische Diktatur in Argentinien und genau da kriegten sie die Fußball-WM. Argentinien musste Weltmeister werden, das war klar. Es wurde alles so manipuliert, dass Argentinien Weltmeister wurde. Mit Kokain und gekauften Spielen. Sie mussten in einem Spiel, glaube ich, 5:0 gegen Peru gewinnen und sie hatten 5:0 gegen Peru gewonnen. Der Schiedsrichter pfiff dann einen Ball, eher die Torlinie überschritt noch ab. Es war eigentlich die Skandal-WM. Ich glaube, die WM in Argentinien war eine der politischsten WMs der ganzen Geschichte, weil sie eben in einer faschistischen Diktatur stattfand, wo Johannes Cruyff übrigens nicht hingegangen ist und die holländische Mannschaft fürchtete im Endspiel um ihr Leben. Es war wirklich so. Wir haben da letzte Woche aus dem Buch von Teveley zitiert, vor 2 Wochen. Und insofern hat Fußball schon viel mit Politik zu tun. Das heißt, dass die Regime, besonders die rechten und faschistischen Regime, schmücken sich mit dem Nationalismus ihres Fußballteams, wenn es Erfolg hat, um den Massen eben das zu bieten. Wie Walter Benjamin sagte, die Massen bekommen nicht ihr Recht, aber die Massen bekommen vom Regime ihren Ausdruck. Und dieser Unterschied, den fand ich immer sehr faszinierend. Die Massen bekommen nicht das, was sie brauchen, sondern sie bekommen das Symbol für das, was sie brauchen könnten. Klar. Und das sind eben nationale Symbole. Das Gehabe von Macht, ohne dass es Konsequenzen hat. Sie bekommen dafür nichts. Die Prämien bekommen nur ein paar Spieler und ein paar Funktionäre. Die Fans bekommen nicht die Gelder, die Millionen. Die werden nicht an die Fans ausgeschüttet. Im Gegenteil, die Fans bezahlen viel mehr für die Fußball-WM, als sie jemals wieder in den nächsten Jahren bekommen würden. Meistens verschulden sich die Städte. Südafrika ist bis über beide Ohren international verschuldet, dafür, dass sie die Fußball-WM ausgetragen haben. Für viele Länder lohnt es sich nicht. Das ist eine Wahrheit, die vielleicht auch gesagt werden sollte und muss. Dann hatten wir noch etwas gesagt, Werner. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hatten auch gesagt, und das ist auch eine von meiner Meinungen, die ich auch versuche zu verbreiten, auch im Niemandsland. Fußball ist auch Spaß, Hurra und Blödsinn. Und das dürfen wir nicht vergessen. Hier ist wieder der Blumentopf. Diesmal mit dem Vorbericht zum Spiel gegen Ghana. Jetzt gilt's. Mach das Achtelfinale klar. Yeah, jetzt geht's um alles. Deutschland gegen Ghana. Selbst der echte Endspiel, Leute, was für ein Drama. Doch unsere Jungs sind stark und wir brauchen keine Angst zu haben, wenn wir mit unserem nächsten Stürmer zum Angriff blasen. Denn auch wenn Ghana keinen Elfer verschenkt, haben sie dafür einen Keeper, der schon mal die Bälle nicht fängt. Und auch in unserem Team verfecken wir die Elfer doch immer. Ich kann mich an keinen verschossenen Elfmeter erinnern. Doch die Regeln mit den gelben Karten werden sie doch noch wissen. Meines Wissens werden die Karten nach der Vorrunde gestrichen. Wir haben keinen Michael Ballack. Sie haben keinen Michael Essien. Aber macht nichts. Vielleicht sind wir zwei Boatengs. Also kommt schon. Kämpft. Ihr könnt doch Tore schießen. Es müssen ja nicht sieben sein, wie bei den Portugiesen. Pfeift der Schiri für das letzte afrikanische Team. Ach, wenn wir konzentriert spielen, kann uns gar nichts passieren. Also Jungs, enttäuscht uns nicht und macht die Räume dicht. In der Vorrunde gab's nie einen Aus und auch heute nicht. Denn ihr seid ein super Team. Ey, da stimmt die Moral. Also kommt der nächste Schritt in Richtung Pokal. Yeah. Ganz Deutschland fiebert mit. Wir brauchen diesen Kick. Das Ding verliert ihr nicht drum. Bis zum nächsten Spielbericht. 1, 2, 3, 4. Wir wollen den Titel Nummer 4. 3, 2, 1, komm schon, haut die Pille rein. 1, 2, 3, 4. Wir wollen den Titel Nummer 4. 3, 2, 1, mach den Traum zur Wirklichkeit. Gleich. Alle die Daumen drücken, dass es noch eine Runde weitergeht. Und wir uns auch dann im Achtelfinale wiederhören. Zwölf Jahre Niemandsland. Zwölf Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Die vermischten Katastrophen und Nachrichten vom heutigen Freitag, dem 2. Juli 2010. Die erste Meldung stammt vom vergangenen Montag, dem 28. Juni. Tagesgespräch ist an diesem Montag der Sieg der DFB-Auswahl gegen Englands Nationalelf bei der Fußball-WM in Südafrika mit dem neuen Wembley-Tor, 44 Jahre später, das vom uruguayischen Linienrichter vom uruguayischen Schiedsrichter dieses Mal nicht gegeben wurde. Ähnlich wie im Londoner Wembley-Stadion 1966 lässt sich jedoch in keinem Fall von einem geklauten Spiel sprechen, legten die deutschen Spieler beim Stand von 2:1 noch zwei Tore nach. 4:1 hieß es am Ende der Partie. Ein verdienter Sieg. Deutschlands Fußballer haben sich ins Viertelfinale gegen Maradonas Argentinien gespielt. Englands Fußballfan am Boden, titelte die Bild-Zeitung. Jetzt wisst ihr, wie wir uns 44 Jahre lang fühlten, das sagt die Bild-Zeitung. Chauvinistische Töne, die wir hier nicht unterstützen. Mexiko. Die Narco-Massaker im US-Nachbarstaat Mexiko nehmen kein Ende. Hemmungslos wütet der Terror der Narco-Killer gegen die Bevölkerung und herausragende Persönlichkeiten. Am Samstag vergangener Woche traf es den 40-jährigen Sänger Sergio Vega, der auf offener Straße von einem Sicario-Killer-Kommando abgeknallt wurde, 30 Schüsse insgesamt. Seine Lieder handelten von Liebe, Drogen und Tod. Wie die Tigres del Norte oder Los Tucanes de Tijuana hatte Vega für den Soundtrack zum mexikanischen Drogenkrieg gesorgt. Dutzende Sänger, tausende Jugendliche, Arbeiter, Arbeiterinnen werden jedes Jahr in Mexiko förmlich abgeschlachtet. Internationale Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem Terrorregime, das mehr Zivilisten ermordet als Al-Qaida und die US-Truppen im Irak zusammen. Besonders abstoßend ist der Femizid an mexikanischen Frauen und Mädchen, die zu Tausenden entführt, vergewaltigt und abgeschlachtet werden. Mexiko, ein Terrorstaat, aber auf keiner internationalen Boykottliste zu finden. Rechte Richter machen Politik. Washington, Triumph für die Waffenlobby in den USA. Der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, hat in einem Grundsatzurteil das Recht auf Waffenbesitz für Privatpersonen gestärkt. Er erklärte regionale Verbote, wie etwa in Chicago, für verfassungswidrig. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht, dass man jetzt in den USA nicht nur Waffen haben darf, das ist ja schon länger ein durch die Verfassung garantiertes Recht zu Hause, sondern jetzt darf man sie sogar mit sich führen und diese Einschränkungen, wie du gerade gesagt hast, sind ja weggefallen. Chicago, Illinois sind verschiedenen Städten und Staaten war nur das Tragen seither verboten. Und im Moment haben, glaube ich, 90 Millionen US-Amerikaner besitzen 200 Millionen Waffen. Und das Resultat ist, dass es jeden Tag 80 Tote gibt. Davon sind 34 Morde. Und der Rest, die restlichen Toten, die kommen dann wohl zufällig bei irgendwelchen nicht gewollten Schießereien zu Tode. Jetzt können wir ja darüber spekulieren, wie sich das so auswirkt auf das tägliche Leben. Auf der einen Seite werden wahrscheinlich noch mehr Waffen produziert und verkauft werden, das hilft der Ökonomie wieder. Aber wie wirkt sich's aus auf das tägliche Leben der Bevölkerung, das Zusammenleben? Da fühlt man sich doch gleich viel sicherer, wenn man so eine Knarre bei sich hat. Ne? Stell dir vor, du fährst auf der Straße und jetzt hast du plötzlich ein Gefühl, da ein anderes Auto hat dir die Vorfahrt genommen. Knarre raus und abballern, erstmal reinballern. Nachher gucken wir, ob das wirklich so war. Natürlich. Also, ich würde auch Handgranaten direkt, ich würde direkt eine Handgranate werfen. Das wäre vielleicht. Ich weiß nicht, ob die da auch runterfallen. Handgranaten? Darf man die haben? Kriegswaffen nicht. Ne? Schade. Noch nicht, aber das kommt bestimmt. Gut. Amiland, ihr habt ja alle den Film Bowling for Columbine gesehen von Michael Moore. Michael Moore ist da ja auch sehr sarkastisch. Er wechselt ja da mal kurz auf die kanadische Seite rüber und stellt fest, dass da viele Kanadier, die leben völlig ohne Waffen, haben ihre Türen und Fenster offen und die Mordrate in Kanada ist, ich glaube, die ist nur ein Dreißigstel von dem, was über die Grenze in den USA ist. Und das allein durch das Thema Waffenbesitz oder die schnelle und freie Zugänglichkeit von Waffen. Das ist schon enorm, oder? Nächste Meldung, Madrid. Die Zahl der arbeitslosen Hochschulabgänger hat sich in Spanien in den letzten 3 Jahren verdoppelt. Wo es im Jahr 2007 noch einen Prozentsatz von Jungakademikern von 4,8% unter dem Arbeitslosenheer gab, beläuft sich die Zahl heute auf 9,4%. 9,4% aller Arbeitslosen im großen Heer der Arbeitslosen sind Jungakademiker, freche Hochschulabgänger. Barcelona. Die Mafia hat die Kontrolle über die Stadt. Das weiß man mittlerweile. Nasila, du guckst sehr erschüttert. Der Direktor des Verladeterminals im Frachthafen von Barcelona, ein gewisser Herr José Mestre, wurde am Dienstag von der Nationalpolizei verhaftet. Er und weitere 14 Personen aus seinem engsten Mitarbeiterkreis stehen unter dem Verdacht, einen Drogenhändlerring zu bilden. Mestre, aus gutem Hause stammend und von alter katalanischer Abstammung, ist Unternehmer des Jahres, Achtung, und Boss des Logistikimperiums und Besitzer von Termcut, einem weltweit führenden Containerhersteller. Zwei Ladungen Kokain, 113 und 203 Kilo, wurden diese Woche im Containerhafen von Barcelona beschlagnahmt. Die hat dieser Mann also in seinem Containerimperium eingeführt. Wer weiß, wie viel Kokain oder Heroin oder andere Drogen die letzten Jahre durch diesen Mann in die Stadt geschleust wurden. Die Niemandsland-These von der Mafiaisierung des Unternehmertums, besonders des spätkapitalistischen, wird hier wiederum bestätigt. Und da haben wir dann eben wieder ein weiteres Beispiel. Ne? So ein Mensch, der kriegt dann einen Orden, den Preis als hervorragendster, vorbildlichster Unternehmer des Jahres. Das erinnert mich wieder an Gerard Diaz Ferran, der ja, glaube ich, immer noch Vorsitzender ist, ne, vom Arbeitgeberverband, der jetzt wohl irgendwie doch gezwungen werden soll zu gehen, dieser alte Mafioso, und der jetzt aber jetzt gerade noch geschafft hat, einen seiner Getreuen noch in den anderen Arbeitgeberverband reinzukriegen, der dort noch Präsident geworden ist vor seinem eigenen Abgang. Dieser Mensch, dieser Diaz Ferran, das haben wir hier schon seit Wochen kommentiert, ist ein Krimineller, der stiehlt, betrügt, klaut, unterschlägt, Arbeitern ihre Rechte vorenthält, und dieser Mann sitzt praktisch als Chef des Unternehmerverbandes und verhandelt mit den Gewerkschaften jetzt zum Beispiel über die Arbeitsmarktreform. Das ist nicht zu fassen. Das heißt, ein weiterer Beweis für die Kriminalisierung und Mafiaisierung der Politik, dass so ein Mann überhaupt frei rumläuft. Das ist ein Armutszeugnis für die sogenannte Demokratie. In Deutschland gibt es auch Armutszeugnisse noch und nöcher auszustellen, zum Beispiel die, wie es so schön heißt, die Blamagewahl des neuen Bundespräsidenten. Hören wir da mal rein. Fast 10 Stunden Drama und Debakel, dann die Rettung ins Schloss Bellevue. Der glanzlose Wulf bemüht sich, glücklich zu wirken. Man freut sich einfach, weil ganz viele, 600 im ersten, 615 im zweiten, 625 im dritten Wahlgang, eben halt auch den Tag über ihre Stimmen abgegeben haben und es am Ende dann zum Erfolg geführt hat. Und jetzt möchte ich Bundespräsident aller in Deutschland lebenden Menschen sein und vor allem auch eine neue Rolle überparteilich neben den Parteien einnehmen. Ich denke, heute Abend sollte man vor allem alle Bürger in Deutschland grüßen, dass ich auf gute Zusammenarbeit setze und vielleicht auch ein bisschen den Graben zwischen Bürgern und Politik, Parteien, politischen Institutionen mithelfen kann zu schließen. Vielen Dank und schönen Abend. Die Chaostruppe Bundesregierung hat in den Abgrund gesehen. Doch statt Selbstkritik am Ende eine Mischung aus Schönfärberei und Realitätsverlust. Wir freuen uns darüber, dass er eine so eindeutige Mehrheit bekommen hat. Das ist das Westerwelle. Christian Wulff steht eine große Mehrheit, das Merkel in der Bevölkerung finden wird mit Zuspruch von den Menschen in unserem Land. Das Ergebnis war am Ende sehr gut. Ja, wir hören uns das nicht weiter an. Diese Reportage handelt von dieser Pleitewahl. Sie mussten dreimal die Bundesversammlung wählen, um diesen Wulff praktisch Merkels Kandidat durchzudrücken. Eine Lachnummer insgesamt, oder? Was meint ihr? Ich kenne den Typen überhaupt nicht. Niemand kennt ihn, aber ja, ist doch egal. Da kannst du da irgendjemanden hinsetzen. Ich habe den jetzt gerade eben zum ersten Mal gehört, wie der spricht. Ja. Aber es ist natürlich schon möglich, dass der so ein bisschen in die Heinrich Lübcke Fußstapfen tritt, so wie er redet. Ja. Das ist ja irgendwie völlig unbedarft. Ich glaube, für das Geld würde ich den Job auch mal 3-4 Jahre machen. Der bekommt nämlich 900.000 Euro im Monat. Ja, und zu sagen, ich möchte der Präsident aller Deutschen sein, ich werde natürlich versuchen, auch das möchte ich mir verbieten, zwischen den Parteien zu stehen. Ich will versuchen, auch die Belange aller Deutschen, nicht nur im Ausland, sondern auch im eigenen Land zu vertreten. Ich möchte auch, und ich würde nur sagen, ich bin für eine buntere Republik. Ich möchte mehr Farbe in die Politik. Solche Sprüche würde ich bringen. Und dann, glaube ich, würden die Deutschen sich ganz gut repräsentiert fühlen. Hier steht übrigens, Wolf will buntere Bundesrepublik. Er hat mir also praktisch meine Parole geklaut. Das ist Zufall. Hier steht, Wolf will buntere Bundesrepublik. Ist das nicht schön? Vielleicht wird er sich auch, wenn er jetzt noch so daherredet und so unbedarft irgendwie, und so naiv. Vielleicht entwickelt er, steckt ja doch da irgendwo ein Wolf im Schafspelz oder so. Nein, Wolf im Schufspelz. Ne? Ja, also ich habe aber den Eindruck, da werden wir noch einiges zu lachen haben in der Zukunft, ich hoffe, über diesen Menschen. Ne? Ich hoffe, der wird auch einen guten gute Karikaturisten finden und auch gute Comedy-Leute, die ihn nachmachen. Weil die größte Lachnummer war ja Köhler, der war ja wirklich, den hatten wir hier auch gebracht, den einen Nachmittag. Da hat er ja Matthias Riechling den Köhler gemacht. Der hat ja gesagt, lassen Sie mich Ihr Deutschflüsterer sein. Ne? Nach dem berühmten Motto. Ich bin der Bundespräsident aller Deutschen. Gut, weitere Meldungen. Noch eine Meldung vielleicht zum Thema Ölpest am Golf von Mexiko. Der Ölkonzern BP war einer der Pioniere des Greenwashings. Wisst ihr, was das ist? Greenwashing. Das ist das Sauberwaschen eines schmutzigen Images. Das nennt man Greenwashing. Die größten Umweltverschmutzer bringen hochwertige, teure, millionenschwere Kampagnen, wie umweltfreundlich sie sind. Man sieht zum Beispiel die Pestkonzerne, wie sie eine Landschaft bringen, das Emblem ihrer Firma und dann wir sorgen für saubere Luft. Solche Sachen. Schon 1999 ergänzte der Ölkonzern BP seinen Namen mit dem Zusatz auf Englisch Beyond Petroleum. Also jenseits des Erdöls. Während der Ölpest im Golf von Mexiko, verursacht natürlich durch BP, versucht nun dieser Riesenkonzern mit allen Mitteln die letzten Reste des sauberen Images zu retten. Doch ein millionenfach angeklickter Comedy-Spot entlarvt, wie hilflos der Konzern in Wahrheit ist. Da gibt es bei YouTube etwas sehr Witziges zu sehen. Ich kann das nicht zeigen. Der Sketch ist auch nicht mit sehr vielen Worten. Ihr müsst ihn euch angucken. Ich sage euch gleich mal das Link. Der künstlich erzeugte Imagewandel von BP hätte längst Schaden genommen, weil keine entsprechenden Taten folgten. Die Ölpest ist nun der PR-GAU. Bei den Bemühungen von BP, seinen Ruf zu retten, ist das Internet ein entscheidender Schauplatz. Erst übertrug BP die Operation Topkill per Webscam live im Netz. Dann kaufte sich der Konzern bei Google Suchbegriffe. Das ist auch interessant. Gibt man dort Wörter wie Ölpest oder Ölkatastrophe ein, erscheint an erster Stelle ein Link zu BP. Wer ihn anklickt, sieht Männer in weißen Anzügen, die säubern einen seltsamerweise schon sauberen Strand. Und dann steht BP sorgt für den saubere Strände. Der Strand ist aber schon sauber, man sieht überhaupt kein Öl. Ein Werbegag, eine Lüge. Spannender und erfolgreicher sind jedoch Internetseiten, die die Katastrophe und die hilflosen Bekämpfungsversuche in einem anderen Licht zeigen. Jetzt guckt mal unter If It Was My Home. If It Was My Home kann man das Ausmaß des Ölteppichs mit seiner eigenen Wohngegend vergleichen. Und millionenfach wurde in den letzten Tagen ein Spot der US-Comedy-Truppe Upright Citizens Brigade Theater angeklickt. Ich kann euch raten, guckt da mal rein. Upright Citizens Brigade Theater. Daran sieht man den ganzen Schwindel des BP-Konzerns. Bleiben wir bei diesem Thema noch einen kurzen Moment, weil die haben jetzt einen neuen Trick. Es hat ja bis jetzt alles nicht geklappt. Jetzt hat der BP-Konzern bzw. die Regierung einen neuen Trick sich ausgedacht. Und zwar haben sie einen Riesentanker. Ein umgerüsteter Supertanker soll den Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko voranbringen. Die A-Whale aus Taiwan könne täglich knapp 80 Millionen Liter verdreckten Wassers aufnehmen und es vom Öl trennen. Das sagte eine Sprecherin der Küstenwache am Freitag. Während das Wasser wieder ins Meer geleitet wird, soll das abgeschöpfte Öl auf ein weiteres Schiff gepumpt werden. Die Küstenwache will das 335 Meter lange Reinigungsschiff ab Samstag 2 Tage lang im Mississippi-Delta testen und dann entscheiden, ob es zur Bekämpfung der Ölpest eingesetzt werden kann. Im Golf von Mexiko waren zuletzt 500 Schiffe damit beschäftigt, Wasser vom Öl zu säubern. Der britische Ölkonzern BP musste den Supertanker von einer taiwanischen Reederei anmieten. Beide Firmen machten keine Angaben zu den Kosten. Ja, das war eine Mini-Reportage des Nachrichtenmagazins Der Spiegel jetzt auf der Homepage. Die versuchen es also mit allen Mitteln, das heißt also, die haben nichts im Griff. Die müssen aus Taiwan dieses Teil ankommen lassen. Die haben ja schon hunderte von Schiffen, die versuchen da zu saugen. Aber leider ist Folgendes passiert. Die haben so viel Chemikalien gesprüht unter Wasser, dass es keinen kohärenten Ölteppich gibt. Es gibt riesige Ölwolken, die lagern unter dem Wasser. praktisch unter der Wasseroberfläche und werden jetzt vom nächsten Hurrikan Alex, den man erwartet, werden sie wahrscheinlich in im ganzen Golf von Mexiko verteilt werden. Das Ganze ist eine riesige Sauerei. Ich werde aber ein Bild nicht vergessen, das habe ich diese Woche gesehen. Ich glaube, das war Anfang der Woche. Da sah man ein Anhörungsverfahren. Dieser Hayworth, oder wie der Typ heißt, das ist der Superboss von BP, ein Engländer, der nachher auf seiner Yacht Ferien gemacht hat. Der saß vor dem Untersuchungsausschuss, vor einem Untersuchungsausschuss im US-Senat, und der Senator, der ihn befragte, entschuldigte sich praktisch bei ihm für die unangenehmen Fragen. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Die wissen natürlich, das sind ihre Bosse, diese großen Finanzmanager und die Ölmanager und die Direktoren der Ölkonzerne sind natürlich die Bosse der Politiker. Die bezahlen zum Teil die Politiker, und dann ist es den Politikern natürlich peinlich, wenn sie ihnen unangenehme Fragen stellen müssen. Es ist ein Kreuz. Es ist ein Kreuz. Eine Nachricht aus Italien, Werner. Ja, das Ex-Spice Girl und die Gattin von David Beckham, Victoria, posch für die Freunde. Sie will sich jetzt auch als Autodesignerin betätigen. Und zwar wird sie sich kümmern um die Sonderedition, also ein etwas kleineres Modell eines Geländewagens. Und sie sagt: Eine unglaubliche Möglichkeit für mich. Ich bin sehr aufgeregt. Im Moment weiß ich allerdings noch nicht, wo ich anfangen soll. Ja, aber wenn das funktioniert, dann geht es doch auch da wieder weiter. Ne? Autoindustrie wird dann wieder auf Vordermann kommen. Die Wirtschaft wird angekurbelt. Die Wirtschaft anzukurbeln, das war eigentlich das Ansehen, wo sich unsere Großkopfeten dieser Welt wieder mal getroffen haben in Toronto, G8 und G20 Gipfel in Kanada. Wie immer, wenn die sich treffen, die Fragestellung ist: Wie kommen wir aus der Krise raus? Gemeinsam sind wir stark. Wie machen wir es? Ja? Die Chancen waren von vornherein natürlich minimal, weil USA hauptsächlich die Idee vertritt, weitermachen, Schulden machen, Wirtschaft ankurbeln, Subventionen geben, Anregungen für die Wirtschaft, dass sie wieder anfängt zu produzieren, und Europa mehr den Sparkurs vertritt. Und daneben sollten noch zwei konkrete Sachen verhandelt werden, die sogenannte Bankensteuer und die Finanztransaktionssteuer. Wahrscheinlich wissen inzwischen schon alle, dass natürlich nichts rauskam als außer heißer Luft, außer drei Sachen, die haben sie doch erreicht. Erstens: Ein ganz bescheidener Plan, in Afrika die Mutterschaft zu erleichtern und die Sterblichkeit von Müttern zu reduzieren. Zweitens: Eine Verurteilung von Iran und von Nordkorea wegen deren Atompolitik. Und das dritte Ergebnis: Man ist zu der Erkenntnis gekommen, also die G8, die sich einen Tag vor der G20 getroffen haben, dass ihre eigene Existenz wohl keinen Sinn mehr macht, weil sowieso nie was dabei herauskommt, wenn man sich trifft. Hat Attack schreibt auf der Homepage zum Thema G20 in Toronto ein trauriges Possenstück. Statt sich an die vollmundig angekündigte neue globale Finanzmarktarchitektur zu machen, streiten die G20 auf der Weltbühne darüber, wer bis wann wie viel sparen muss. Das einzig Gute an dem Ergebnis von Toronto ist seine Unverbindlichkeit. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat also ihre Ursache sowohl in einer sich weiter zuspitzenden Polarisierung von Einkommen und Vermögen, als auch im Fehlen jeglicher Regulierung der Finanzmärkte. Das sind die Dreh- und Angelpunkte. Angesichts dessen ist es ein schlechter Witz, wie die G20 in Toronto jede Regulierung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben und stattdessen einen Sparkurs vereinbart haben, der den Gegensatz von Arm und Reich weiter verschärfen wird. Mit dem Einschwenken auf den bei europäischen Regierungen derzeit so beliebten Sparkurs setzen die G20 auf ein neoliberales Weiter-so. Eine solche Sparstrategie ohne jede Perspektive für eine emanzipatorische gesellschaftliche Umgestaltung bringt den scheinbaren Sachzwang mit sich, bei der Armutsbekämpfung, bei Bildung, bezahlbaren Gesundheitsdiensten und ökologischen Schutzmaßnahmen kürzen zu müssen. Was auf der Konferenzebene so sachlich-technisch daherkomme, wird millionenfaches menschliches Leid verursachen. Reiche und Superreiche dagegen werden dazu bewogen, mit ihrem Kapital noch riskantere Spekulationsspiralen in Gang zu setzen. Das ist mehr oder weniger die Analyse, die Kurzanalyse von Attac. Daneben gab es natürlich die berüchtigten Bilder, wo Polizisten auf Demonstranten einprügelten, wo Vermummte, 100% Provokateure, das Klima aufheizen, um der Polizei den Vorwand zu geben, dann die friedlichen Demonstranten krankenhausreif zu schlagen. Diese Bilder wiederholen sich eigentlich bei jedem Gipfel. Es ist immer dasselbe. Es haben sich schon einige Tage vorher schon die Aktivisten aus der ganzen Welt, also hauptsächlich aus Nordamerika, dort getroffen. Das war am Freitag war das G8-Treffen, am Samstag das G20-Treffen und schon tagelang vorher haben die eben demonstriert dort in Toronto. Das ganze Zentrum der Stadt war quasi eine Geisterstadt, die komplette Innenstadt wurde eingezäunt. Die hatten dort 25% der ganzen Polizei und Militärkräfte von Kanada dort konzentriert, um eben unsere Global Leaders abzuschirmen vor den Demonstranten. Und diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen haben den läppischen Betrag von 1 Milliarde US-Dollar gekostet. Ne? Dann allerdings ja, bei der Demonstration am Samstag ungefähr 10.000 Leute wurden nicht nur Banken und Geschäfte angegriffen, also besonders Starbucks, McDonald's, es haben auch 3 Polizeiautos gebrannt. Am nächsten Tag, am Sonntag, wurden dann 500 festgenommen. Das gehört eben so dazu, ja. Und das ist aber doch vielleicht das Positive an der Geschichte, dass die Leute sich nicht mehr einfach so für blöd verkaufen lassen und schon wissen, wer die Verantwortlichen sind und für die Krise und die uns jetzt noch weiter die Lebensbedingungen verschlechtern wollen. In Griechenland geht es weiter, Generalstreik am Dienstag, Besetzung von staatlichen Einrichtungen. Die Arbeiter im Hafen von Piräus haben die Polizeiblockade durchbrochen. Journalisten streiken 24 Stunden, deshalb gibt es keine Nachrichten. In Italien auch Generalstreik, wo übrigens Herr Berlusconi dann argumentiert gegen die Demonstranten, wie dumm ist es doch zu demonstrieren. Das ist wie wenn man dagegen demonstriert, dass es regnet. Ja? Und das ist gerade, was sie uns verkaufen wollen. Ne? Krise, Wirtschaft sind eben Sachen, das bricht über uns herein wie Naturphänomen. Weiter geht's in Spanien sogar, Metrostreik in Madrid. Bekanntlich sollen ja nicht nur die Beamten 5% weniger bekommen, sondern auch den Metroarbeitern wollen sie das wegnehmen, entgegen einem vor einem Jahr abgeschlossenen Tarifvertrag, obwohl die gar keine Beamten sind. Und Esperanza Aguirre, sie sagt, Wenn es einen politischen Streik gibt, dann ist das ein politischer Streik. Ne? Dann kann ich nur sagen, hoffentlich hat sie recht, ne? Und dass sich da bei den Betroffenen langsam die Erkenntnis durchsetzt, dass alles wirtschaftliche politisch ist. Und dass es nicht mehr nur darum gehen kann, den Status quo zu verteidigen oder die schlimmsten Verschlechterungen zu verhindern. Es geht darum, dass wir nicht mehr Sklaven sein wollen und die ganze Ausbeuterklasse und ihre Helfershelfer abschaffen müssen. Und deshalb kann ich es nur begrüßen, wenn die dann zum Beispiel Servicios Minimos nicht einhalten, genauso wenig wie hier in Barcelona, bei den Ferrocarriles wird auch gestreikt. Die Servicios Minimos respektieren die nicht, weil von oben, von der Autorität, wird Servicios Minimos, wie sagt man das denn auf Deutsch, Servicios Minimos, Dienst nach Vorschrift heißt das auf Deutsch, ja, Dienst nach Vorschrift. Also, aber das ist der offizielle Termin. 50% wollen die denen aufdrücken als Servicios Minimos. Ne? Also von zwei U-Bahnen weißt du, dieses fährt nur Werner eine nicht. Ne? Und die Arbeiter und der Angestellten haben die Gleise besetzt und ja, hoffen wir eben, dass es so weitergeht. Langsam die Mobilisierung bis zum 29. September zum Generalstreik. Als Start für eine soziale Rebellion hier. Festbeißt und sich langsam durch meine Adern schiebt, durch meine Adern drängt und sich dort festbeißt, will ich einmal noch am Ufer stehen und dann schauen, wohin die Schiffe fahren, schauen, wohin sie fahren, ob mich eins mitnimmt in den Süden. Wohin, wo mich niemand sieht, mich niemand hört und mich niemand fragt, wie soll's jetzt weitergehen? Das weiß ich doch auch nicht, das weiß ich doch auch nicht. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Radio Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Alle sind stumm bis auf das Radio und auf der Gegenfahrbahn. Lichter, die aus dem Dunkel sich verirren. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut, wohin auch immer wir fahren. Jeder Meter bringt uns weiter weg und führt uns näher ran. An all die Dinge, die wir nie begreifen werden. Solange die Räder rollen, stehen meine kleinen Teufel still. Haltet bitte nicht an, bitte noch nicht. Aus unseren schäbigen alten Boxen strömen die Lieder aus. Vielen, vielen, vielen Jahren direkt in unsere Herzen. Ihre Sänger haben die immer gleiche Losung auf den Lippen. Die Welt ist grässlich und wunderschön. Fenster schlägt und dabei ist es doch das Heimweh, das mich suchen lässt. An Orten fern von hier, in Leben, die fern von meinem sind, dieser alte Trugschluss. Ist das, was mich antreibt, ist das, was mich aufschreckt in der Nacht, das, was ich nicht loslassen kann, also lass mich los. Lass mich los. Aus unseren schäbigen alten Boxen strömen die Lieder aus. Vielen, vielen, vielen Jahren direkt in unsere Herzen. Ich hab die immer gleiche Losung auf den Lippen. Die Welt ist grässlich und wunderschön. Die letzte halbe Stunde Niemandsland ist angebrochen und wir wollen allen Hörerinnen und Hörern jetzt zwei Filme vorstellen. Der erste Film heißt Road to Rainbow. Was lässt sich über den Film sagen, Nasila? Ja, das ist ein Film, Road to Rainbow. Willkommen in Südafrika. Produziert und auch geschrieben von der Moa Sumang. Das ist eine Frau, die sich hier gerade vor der WM gedacht hat, okay, warum mache ich nicht mal einen Dokumentarfilm über Südafrika? Kläre die Leute mal über die Zustände in Afrika auf, also in Südafrika auf. Und die hat das ganz einfach gemacht. Ich habe den Film selber nicht gesehen, ich habe einen Artikel in der Taz darüber gelesen. Und sie hat das ganz einfach gemacht, sie hat sich halt zwei Kameramänner oder ein Kamerateam geschnappt und ist einfach runtergefahren, hat versucht, das mal so simpel wie möglich irgendwie alles ganz klar und deutlich darzulegen. Reist quasi durch Südafrika, durch die verschiedensten Viertel, führt Interviews und soll angeblich die Lage von, also wirklich sehr gut darstellen. Und ja, vielleicht können wir uns ja mal den Trailer ansehen. Ja, wir hören uns den Trailer an, sehen können wir den auch. Ach, ich ja, kann ihn sehen am ja, Monitor, du, ja. Ihr leider nicht. Nee. Sie ist auch eine, glaube ich, afrikanischen Ursprungs. Richtig, ne? Ja. Timo ja. Asumang, Moderatorin und Filmemacherin. Wie gesagt, wie du sagtest, sie reist also durch Südafrika nach der Regenbogennation 16 Jahre nach dem Ende der Apartheid. Richtig. Mal sehen, ob wir den Trailer gut reinkriegen und ob der gut zu verstehen ist. Das ist auch immer wichtig. Und dann haben alle Hörerinnen und Hörer einen kleinen Eindruck von dem, was da in dem Film vielleicht auch auf sie zukommen kann. Aber hier tut sich nichts. Der Trailer macht nichts. Das heißt, wir versuchen es nochmal über eine andere Seite. Ja, das war auch eine gute Idee. In den Trailer reinzukommen. Was ich sonst noch sagen kann, ist, dass ich habe gestern Abend mal versucht, den Film zu sehen, die Doku, aber das ging nicht. Von Spanien aus ist das irgendwie noch nicht möglich, weil ich glaube, bisher hat ihn keiner ins Internet gestellt, die Dokumentation. Auf ZDF kann man sich allerdings den Film ansehen, also den Dokumentarfilm ansehen. Das aber leider nur aus Deutschland, Österreich oder von der Schweiz aus. Aus Spanien, von hier aus, klappt es leider nicht. Aber wie gesagt, ich denke mal, das dauert nur noch ein paar Wochen und dann wird auch dieser Dokumentarfilm im Internet auf anderen Seiten vorzufinden sein. Ja, ich habe hier den Trailer von Road to Rainbow. Mhm. Aber wie gesagt, der Trailer ist hier auf Englisch. Ja, das und ich weiß nicht, ob alle der englischen Sprache soweit mächtig sind. Okay. Zumindest Niemandsland-Hörerinnen und Hörer. Ich bringe ihn trotzdem mal hören, was da an Klängen und Tönen so auf uns zukommt. Road to Rainbow. Das ist Etikettenschwindel. Hier steht zwar Road to Rainbow, aber es ist nicht der Film. Ja? Es ist etwas anderes. Es ist ein Song, der so heißt. Ansonsten guck mal, wenn du bei ZDF noch mit eingibst, weil die ZDF die Seite, die hat ja, auch den Trailer. Gucken wir mal, Road to Rainbow Trailer. Gut, wir haben ihn, mal sehen. Nein, da ist leider nichts zu finden. Ja gut, dann vielleicht kann man sich den ja selber mal, wenn man Interesse... Ja, das Thema Südafrika ist jedenfalls aktuell. Die Leute haben, ich weiß nicht, wie das hier war, ich gucke hier kein spanisches Fernsehen im Moment, weil wir unser Fernsehen abgeschafft haben. Ich sehe natürlich Reportagen und Nachrichten im Internet, aber Fernsehen sehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Medien bzw. die visuellen Medien das Thema Südafrika hier behandelt haben, außer Trainingslager, die Freundin von Iker Casillas und diesen ganzen Tratsch und Quatsch, der da so verpatzt wird, ob die Leute auch ein Bild bekommen haben vom Gastgeberland von Südafrika, das weiß ich leider nicht, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ihr da Informationen habt, Nasila? Ich habe selber auch keinen Fernsehen hier. Nee, gut. Werner, hast du was mitgekriegt? Ja, aber stinklangweilig. Also ich gucke praktisch auch nicht fern. Höchstens mal einen alten Wildwestfilm mit Clint Eastwood oder so. Ja. Mit Clint Eastwood. Ja. Mit 10 Mann übrigens vielleicht eine kleine. Brasilien verliert 1-2 gegen Holland. Echt jetzt? Ja, steht 1-2 für Holland. Brasilien sind nur noch mit 10 Leuten. Nee. Brasilien mit 10 Mann gegen das aus. Wie viele Minuten fehlen noch? Gucken wir mal rein. Das gibt's nicht. Ja, ist natürlich ein Knüller. Ne? Wir befinden uns in hier haben wir den Livestream. Lasst mal gucken. Niederlage gegen Brasilien. Denn das Spiel ist aus. Ist aus? Ja. 18.50 Uhr. Spiel ist aus, Brasilien raus, schon wieder ein Favorit weniger. Ich glaube, es sind nur noch ein paar weniger. Minuten. Ja, also die Brasilianer sind wirklich gegen die doch recht langweilig spielenden Holländer ausgeschieden. Das gibt's nicht. Ja, wer hätte das gedacht? Ich weiß nicht, Nasila, hattest du da irgendwas gewettet auf Brasilien? Nee, ich wette. Also ich stehe nicht auf Wetten, finde ich total scheiße. Aber Fußball sowieso nicht. Habe ich weder noch getan. Ja, aber das ist doch schön, die Favoriten raus. Denn morgen wird dann Spanien rausfliegen. Leider kann nur entweder Deutschland oder Argentinien rausfliegen. Einer muss leider weiterkommen. Und wer spielt heute Abend noch? Das ist doch, ach ja, auch noch Uruguay was. Spielt heute Abend. Uruguay gegen Ghana. Gegen Ghana, ja. Ja. Ghana ist noch dabei. Ghana ist noch dabei, als letzter Vertreter Afrikas. Richtig, ja. Stimmt. Gut, ein Film, ein anderer Film, der uns heute noch am Herzen liegt, die letzte Viertelstunde hier in unserem Niemandsland-Programm, ist ein Film einer iranischen Filmemacherin. Das ist der Film der Frau Shirin Neshat. Die hat einen Film produziert, der heißt Women Without Men. Shirin Neshat, die kam als 17-Jährige aus Iran in die USA. Dort wurde sie zu einem Star der Kunstwelt. Sie ist nun 53 Jahre alt und präsentiert ihren ersten Kinofilm. Wie gesagt, Women Without Men, und er erzählt von politischem Aufruhr und vom Stolz muslimischer Frauen. Es geht da um das Schicksal von vier Frauen, die alle auf die eine oder andere Art das Leben in dieser repressiven Männerwelt satt haben und ziehen sich von der Außenwelt zurück in einen Palast, der vor der Stadt liegt, der der reichsten dieser Frauen gehört. Mehr will ich nicht verraten, ich habe die Geschichte schon gelesen, aber wir hören uns mal eine kleine Reportage an. Wir haben hier eine Reportage über den Film auf der ARD-Seite. War es opportun, den westlichen Lebensstil zu pflegen, und so war es nichts Besonderes, dass der Vater von Shirin Neshat seine Tochter nach Amerika schickte, um sie dort Kunst studieren zu lassen. Doch dann erhob sich das persische Volk gegen den Schah und kämpfte für seine Freiheit. Der Tyrann wurde gestürzt, doch tragischerweise folgte auf sein Regime keine Demokratie, sondern eine neue Diktatur der Ayatollahs. Aus Persien wurde Iran und aus der Kunststudentin eine Exilantin. Inzwischen hat sie sich zur renommierten und bildgewaltigen Künstlerin entwickelt, die sich in ihrer beeindruckenden Karriere immer wieder auf sehr faszinierende Weise mit den Lebensbedingungen der Frauen in Iran auseinandergesetzt hat. Genau ein Jahr ist es jetzt her, meine Damen und Herren, dass sich das dortige Volk abermals erhoben hat, diesmal gegen Ahmadinejad, und abermals mit seinem Selbstbefreiungsversuch gescheitert ist. Alle sind sie auf der Straße, genau vor einem Jahr, zu den Wahlen 2009. Doch es wird ihnen nicht helfen. Der Protest wird brutal niedergeschlagen. Diese Bilder haben den Blick auf den Iran geprägt. Und am Ende wurde die getötete Studentin Neda zum Sinnbild für das Scheitern der Grünen Revolution. Es lebe die Freiheit! Wie die Bilder sich ähneln. Der Spielfilm Women Without Men zeigt, wie die Menschen im Iran schon einmal auf die Straße gingen. 1953, gegen die Wirtschaftsmacht der Engländer, für den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Mossadegh. Die 53-jährige Regisseurin kennt noch die Auswirkungen jener Zeit. Anders als spätere Generationen, die nur den Iran mit seinem jetzigen Regime kennen, habe ich persönlich eine Zeit erlebt, in der es demokratische Strukturen gab. Ich hatte Freiheiten, von denen junge Iraner von heute nur träumen können. Shirin Neshat lebt seit den 70er Jahren in New York. Dort wurde sie als Fotografin und Videokünstlerin weltberühmt. Women Without Men ist ihr erster Kinofilm. Er erzählt die Lebenssituation von vier ganz unterschiedlichen Frauen. Die junge Munis interessiert sich brennend für Politik. Ihre Freundin versteht das nicht. Sie hält sich an die Tradition. Salam, Fräulein Faize. Salam, Amir Khan. Fakhri dagegen ist unglücklich, trotz ihres freien, westlich orientierten Lebensstils. Sie hat ihrem Ehemann, einem hohen Regierungsbeamten, schon lange nichts mehr zu sagen. Und dann noch die prostituierte Zarin. Sie ekelt sich vor Männern und wendet ihren Hass gegen sich selbst. Wie bei einem Puzzle setzen sich die Lebenssituationen der Heldinnen zusammen zu dem Bild eines Landes, in dem sich Tradition, Religion und Moderne kreuzen. In diesem Film nehme ich ganz individuelle Schicksale unter die Lupe. Ich stelle Fragen zu Einzelpersonen, die aber gesamtgesellschaftliche Fragen betreffen. Die Krise des Einzelnen als Bild für eine soziale Krise. Die Künstlerin Shirin Neshat hat sich schon immer auch politisch engagiert. Und ihre Kunst thematisiert vor allem Frauen im Islam. Sie hat eine unverwechselbare Bildsprache gefunden. In den 70er Jahren kam Neshat zum Studium nach Amerika. Sie lebt bis heute in New York. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Durch den Hafen wehen wir. Blatt recyceltes Papier. Und ja, wir werden uns wieder füllen. Das war ein Film der iranischen Filmemacherin Neshat, Shirin Neshat. Und das Schicksal der muslimischen Frauen ist natürlich ein Thema, Nasila, das die ganze Menschheit betreffen sollte. Ja. Und ich habe gerade eine kuriose Meldung gelesen. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt finde. Es ging um das Thema, dass Frauen in Saudi-Arabien beschlossen haben, ihrem Chauffeur die Brust zu geben. Hast du davon gehört? Nee. Was? Ja. Es ist wirklich, es ist eine der kuriosesten, aberwitzigsten Dinge, die man sich vorstellen kann im Moment. Es geht darum, dass Frauen keinen Führerschein machen dürfen in Saudi-Arabien. Soweit, ja, das wusste ich schon. Soweit haben wir die Sache schon gehört, das wissen wir, das ist leider bekannt. Aber jetzt gibt es eine Möglichkeit, es gibt eine Fatwa. Eine Fatwa. Eine Fatwa ist ein islamisches Gerichtsurteil von einem, von einer Autorität, die kann diese Fatwa herausgeben. Und da geht es um Folgendes. Entweder uns wird das Autofahren erlaubt oder wir geben Ausländern die Brust. Das ist der Slogan einer Kampagne, mit der saudi-arabische Frauen ihr Recht auf den Führerschein durchsetzen wollen. Vor kurzem hatte Scheich Abd al-Muslimi Unekek Ukemek, Mitglied des obersten Rats der Religionsgelehrten, so heißt das Teil, eine Fatwa erlassen. Danach verbiete der Islam Frauen zwar, ihr eigenes Auto zu fahren, jetzt. Er hat aber eine winzige Lücke gelassen. Es gäbe aber eine Möglichkeit, allein mit einem meist ausländischen Fahrer unterwegs zu sein. Und jetzt gibt es folgende Rechtssituation. Eine Frau kann einem erwachsenen Mann die Brust geben, sodass er ihr Sohn wird. Das heißt, wenn eine islamisch erzogene Frau mir die Brust gibt, ich nuckel einmal dran, dann bin ich ihr Sohn. Dann bin ich als ihr Sohn akzeptiert. Und dann darf ich nach islamischem Recht, darf ich mit ihr im Auto sitzen. Und dann kann ja auch keiner gucken, dann kann ich sie ja mal an Steuer lassen. So ist die Situation. So kann er mit ihr und ihren Töchtern zusammen sein, ohne dass die Lehren des Islam verletzt werden. Die Schriftstellerin Susan al-Mashadi fragt nun, müssen die Frauen den Fahrern in Anwesenheit ihres Mannes stillen oder können sie es auch allein? Wer beschützt die Frau, wenn der Gatte unerwartet nach Hause kommt und seine Frau beim Säugen des Fahrers auffindet? Ja. Ubaykan präzisierte später, man könne die Muttermilch natürlich auch mit einer zu sich nehmen. Ja, Amal Sahid, eine der Initiatorinnen der Kampagne, sagt der Zeitung Gulf News, Zitat, jede saudisch-arabische Familie braucht einen Fahrer und unsere Kampagne konzentriert sich auf das Recht der Frauen zu fahren. Kürzlich soll ein ägyptischer Chauffeur seine Stammkundin, eine Lehrerin, mit der Bitte überrascht haben, ihm die Brust zu geben. Ich will ihr Sohn sein. Das sind Meldungen aus dem super, super reichen Scheichtum am Golf der Familie Facht. Ich glaube, die haben mittlerweile 700 Prinzen. Werner, ich weiß nicht, ob du die Prinzen mal gezählt hast, der Familie Facht. Nee, bin noch nicht dazu. Die haben gekommen. Also jede Menge Prinzen, jeder Prinz hat einen Palast und jede Frau hat dann einen Fahrer. Die haben natürlich 7000 Söhne und ungefähr 15.000 Enkelkinder. Und die Frauen, die Mädchen brauchen natürlich alle einen Fahrer. Ob die Fahrer jetzt alle die Brust kriegen, wer weiß. Ein Beispiel, wie bizarr, absurd, pervers ein totalitäres Regime ist, das die Apartheid praktisch gegen Frauen zu seinem Fundament gemacht hat. Wären diese Frauen Schwarze oder Juden oder irgendeine ethnische Minderheit, die Welt würde aufschreien. Ich bin ganz sicher, wenn man zum Beispiel in Spanien allen Arabern verbieten würde, Auto zu fahren, ich glaube, die Welt würde aufschreien. Es würde ein Aufschrei um die Welt gehen, oder? Ja, bestimmt. Oder allen Deutschen verbieten würde, Bratwurst zu essen. Es würde ein Aufschrei durch Europa gehen. Aber nein, man verbietet den Frauen, Auto zu fahren. Und das wird akzeptiert als normal. Niemand denkt an Sanktionen gegen das Regime. Alle machen fleißig Geschäfte mit diesem faschistischen, rassistischen Regime in Saudi-Arabien. Pfui Teufel, eine rote Karte an die Vereinten Nationen, die NATO, den Weltsicherheitsrat und die EG in Brüssel. Auf den Abend und seine kühlende Hand unten am Fluss mit den Füßen Sand und den Blick auf die gewaltigen Tiere mit metallenen Krallen, mit Neon. Einen Beitrag, den haben wir leider jetzt aus dem Programm gekippt, die Streubomben und die Rolle der Deutschen Bank. Dazu ist eigentlich keine Zeit mehr. Das können wir nächste Woche machen. Was gibt es noch? Gibt es noch irgendwelche Kulturveranstaltungen, außer Fußball natürlich, die nächsten Tage hier in der Stadt? Gibt es auch irgendwie gerade eine Ausstellung über Konrad Fischer und Dorothea Fischer, glaube ich, weiß gar nicht mehr. In der Magba, aber das geht noch, glaube ich, bis August. Ja. Kann man auf jeden Fall sich ansehen. Ich habe da jetzt nur dieses Plakat gesehen, da war so eine schöne Fotografie dargestellt. Mehrere junge Studenten sind am Laufen. Ich denke mal, ich fand das Foto schön, strahlte sehr viel Bewegung aus. Ich wollte mir das mal ansehen, aber mehr weiß ich auch nicht. Ist in Magba? In Magba. Gut. Ich glaube, bis August geht das und Konrad Fischer, Dorothea Fischer, irgendwas in die Richtung. Jo, Konrad und Dorothea Fischer in Magba, sehr schön. Wir sagen jetzt eigentlich mal Tschüss, Werner, oder hast du noch eine Top-Meldung, die du jetzt so praktisch der Sendung hinterherwerfen würdest? Nein, habe ich nicht. Ich sage einfach Tschüss, wir gehen beschwingt in die zweite Halbzeit des Jahres 2010. Heute ist der 2. Juli. Seit gestern ist endlich die Mehrwertsteuer aufgesetzt worden. Gott sei Dank, ich habe auch darauf gewartet, dass sie uns endlich noch tiefer in die Taschen packen. Jetzt stellt man gerade fest, also bei mir oder ich glaube überall in Barcelona ist es so, die Rechnung für das Licht, für die Elektrizität, die kommt doch monatlich oder zweimonatlich? Ich glaube, die kommt alle 3 Monate, soweit ich das weiß. Ja, aber jedenfalls, was jetzt passieren wird, nicht nur bei Elektrizität, sondern auch bei Telefongesellschaften, die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16% auf 18% gilt seit gestern. Wenn jetzt aber du die nächste Rechnung kriegst von deiner Gesellschaft, zum Beispiel am 15. Juli, bezieht sich ja das auf den Konsum der, sagen wir, letzten 2 Monate. Ja? Ja. Aber die 2% mehr Mehrwertsteuer werden dann auf den gesamten Konsum berechnet, nicht nur auf die ersten 14 Tage im Juli. Ja? So ist es halt, so funktioniert es halt. Ein Beispiel mehr, wie man versucht, uns über den Tisch zu ziehen. Und da finde ich es ganz gut, dass du zum Beispiel kein Fernsehen mehr guckst. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie wir uns dagegen wehren können. Einfach aufhören zu konsumieren. Kein Fernsehen mehr, kein Handy mehr. Dann sollen sie sich ihr Geld holen, woher sie wollen, nicht von uns. Gut, auch hier die rote Karte an die Stromkonzerne, an diese Regierung, die wirklich das Robin-Rutz-System pflegt. Den Armen das Geld wegnehmen und es unter die Reichen verteilen. Wir sagen Tschüss, Adeo, Adios, bis nächste Woche Freitag. Ob es morgen eine vernünftige Wiederholung hier im Niemandsland geben wird auf FM, ist fraglich, weil unser Computer hat wieder verrückt gespielt. Ich werde auf alle Fälle diese Sendung jetzt in den nächsten Tagen in den Podcast stellen. Tschüss, adieu, adios. Tschüss an alle, schönes Wochenende, schöne Woche und ja. Und schwitzt schön, hier haben wir wirklich mittlerweile weit, weit, weit über 30 Grad. Yo, agur, haltet die Ohren steil. We'll be right back. Bowser.